Einleitend vielleicht zu Gramsci allgemein. Gramsci war nun kein Pädagoge oder Bildungstheoretiker oder Bildungsphilosoph. Er war eigentlich eher, vielleicht am ehesten könnte man ihn von der Disziplin her als politischen Philosophen bezeichnen. Er hat Linguistik studiert, hat sein Studium abgebrochen. Aber vor allem war er natürlich Aktivist, politischer Aktivist, zunächst Aktivist der Turiner Räterbewegung in den frühen 20er Jahren und dann Vorsitzender der Kommunistischen Partei Italiens. Also Politiker, Politiker in der Zeit in ganz konkreten Klassenkämpfen, in ganz konkreten Auseinandersetzungen und dann natürlich auch Häftling unter Mussolini im faschistischen Gefängnis über viele Jahre, wo er dann eben auch die Gefängnishefte geschrieben hat. Also er ist kein Bildungstheoretiker im expliziten Sinn, auch wenn er in den Gefängnisheften es Passagen gibt, wo er sich ganz explizit mit Fragen der Bildungspolitik, mit Fragen der Pädagogik auseinandersetzt. Das sind insbesondere die Passagen, wo er sich mit Giovanni Gentile auseinandersetzt, der war damals Bildungsminister unter Mussolini. Da sind Fragen insbesondere zur Schulreform, zur frühkindlichen Bildung, zur Grundschulpädagogik etc., mit denen Gramsci sich beschäftigt. Auf die will ich aber gar nicht so stark eingehen. Was ich machen möchte, ist entlang im Prinzip der beiden Hauptstränge, würde ich jetzt mal sagen, der beiden theoretischen Säulen, wie ich sie bei Gramsci finde, wie man sie bei Gramsci herauslesen kann, Gramscis politische Pädagogik vorzustellen. Und diese beiden Hauptstränge, würde ich sagen, sind zum einen Gramscis Versuch einer Neubestimmung des Marxismus als Philosophie der Praxis und das ist zum anderen die, der Versuch, das politische Scheitern der revolutionären Arbeiterbewegung, der kommunistischen Arbeiterbewegung, deren Vertreter oder zentrale Vertreter er eben auch war, zu verstehen und hegemonietheoretisch aufzuarbeiten. Also ich glaube, das sind so die beiden Linien, die beiden Grundperspektiven, die sich in unterschiedlicher Weise durch die Gefängnishefte ziehen. Wie ist da jetzt die politische Bildung und Pädagogik zu verorten? Das Interessante ist eigentlich, das finde ich Interessante, ist eigentlich, dass es so ein Crossover ist. Also Gramsci nimmt politisch-pädagogische Fragestellungen und erweitert sie um gesellschaftstheoretische auf der einen Seite. Umgekehrt ist es aber auch so, dass er gesellschaftstheoretische Fragestellungen um politisch-pädagogische Fragestellungen erweitert. So, das heißt, er ist sozusagen, ich finde ihn als interdisziplinären Theoretiker an der Stelle interessant, also der sozusagen gesellschaftskritische Theorie, Gesellschaftstheorie, Hegemonietheorie eben mit Fragen der politischen Bildung und Pädagogik verbindet. Und daher ist er, glaube ich, auch für eine gesellschaftstheoretisch oder politisch orientierte Pädagogik sehr spannend. Das sind sozusagen auch Interpretationen, die ich aus Gramsci ziehe. Das sind sozusagen Lesarten von mir. Ich bin jetzt aber nicht der Einzige, der Gramsci jetzt als politischen Pädagogen oder Bildungstheoretiker entdeckt. Es gibt, ich habe vielleicht ein bisschen Literatur zu machen, um hinzuweisen. Ich habe mal, also in einem Gramsci, in Rieder, Erziehung und Bildung, das sind ausgewählte Passagen aus den Gefängnisheften, da sind so vor allem die Passagen zu Erziehung und Bildung drin, aber eben in diesem von mir skizzierten weiten Kontext. Dann gibt es eine Arbeit von Armin Bernhardt, also das sind ausgewählte Passagen aus den Gefängnisheften mit einer umfangreichen Einleitung, das habe ich vor ein paar Jahren mal rausgegeben. Und dann gibt es eine Arbeit von Armin Bernhardt, der ist Prof an der Uni Duisburg-Essen, der ist Erziehungswissenschaftler, der hat ein Buch geschrieben, Antonio Gramscis politische Pädagogik. Der macht das mehr aus einem erziehungswissenschaftlichen Blickwinkel heraus, aber auf jeden Fall auch sehr spannend und umfangreich auch. Und das nochmal kurz als Hinweis, jetzt neu erschienen ist Gramsci lesen. Das sind ausgewählte Passagen aus den Gefängnisheften mit so kleineren Einleitungen, die insbesondere so für Leseworkshops etc. gedacht sind. Aber zu den Gramsci lesen und zu den Gefängnisheften erzähle ich nachher noch ein bisschen. Jetzt zunächst zu unserem heutigen Thema, aber vorweg noch eine kleine Skizze zu dem, was ich als diese beiden Hauptlinien verstehe, also einmal Versuch einer Neubestimmung des Marxismus als Philosophie der Praxis. Philosophie der Praxis ist ein Begriff, der ist einerseits, aber nicht vordergründig, einerseits ein Tarnbegriff für Gramsci in den Gefängnisheften. Tarnbegriff meint, Also nicht durchgehend, manchmal spricht er auch von Marxismus, aber es ist ein Tarnbegriff eben für Marxismus, weil eben seine Notizen, also nach 2 Jahren der Gefangenschaft konnte er Notizen machen auf so Schulheftseiten, die wurden aber immer noch auch mehr oder weniger kontrolliert von, ja, von den Gefängniswärtern bzw. von der Gefängnisdirektion. Deswegen hat er sozusagen eine Tarnstrategie so ein bisschen da drin, die eigentlich aber auch durchschaubar ist. Also für Marxismus immer Philosophie der Praxis und für Marx hat er den Begründer der Philosophie der Praxis. Teilweise hat er aber auch von Marx über Marxismus geschrieben, das heißt, es war wohl mehr oder weniger streng, diese Gefängniskontrolle oder Zensur. Aber vor allem ist es natürlich ein programmatischer Ausdruck. Es ist ein programmatischer Ausdruck, es gibt sozusagen in der italienischen Debatte, in der italienischen marxistischen Debatte schon in der Linie von Labriola ausgehend, die sozusagen den Begriff Philosophie der Praxis geprägt hat. Gramsci schließt daran an, entwickelt den Begriff aber auch weiter. Und für Gramsci ist es eben, wenn ich davon spreche, Neubestimmung des Marxismus als Philosophie der Praxis, vor allem ist es A, eine Kritik an ja, reduktionistischen, mechanistischen, objektivistischen Lesarten des Marxismus. Also diese Vorstellung von geschichtlichen Gesetzmäßigkeiten, von geschichtlich vorgegebenen Verlaufsprozessen, also nahrhaft, also naturhafte Erosion des Kapitalismus, Krise des Kapitalismus und daraus geht dann irgendwie der Kommunismus hervor. Solche fast teleologische Modelle sind ja durchaus, gerade auch zu Gramscis Zeit in der Zweiten Internationale, durchaus vorherrschend gewesen. Damit setzt sich Gramsci sehr kritisch auseinander und was sein Punkt ist, was im Zentrum seiner marxistischen oder seiner Deutung des Marxismus ist sozusagen, ist, dass das Handeln, die Praxis, die subjektive Seite im geschichtlichen Prozess stark zu machen. Das ist sein Gedanke und das holt er eben vor allem her von den Marx'schen Feuerbach-Thesen. Die sind sozusagen ein immer wiederkehrender ja, Anker im Prinzip seiner Argumentation. Und genau, darauf werde ich dann gleich noch ein bisschen ausführlicher eingehen. Das zweite, was ich genannt habe als Hauptgliederung oder Hauptstrang in den Gefängnisheften, ist der Versuch, das politische Scheitern der Arbeiterbewegung, der Revolutionären oder auch der sozialistischen Bewegung aufzuarbeiten und zu verstehen. Und da ist für ihn vor allem der Punkt, also er war, ne, kurze Skizze, Ende der 20er Jahre, er selber war im Gefängnis, Faschismus hat in Italien gewonnen, nicht der sozusagen, nicht der erhoffte sozialistische oder kommunistische Revolution. In den anderen europäischen Ländern zeichnete sich auch schon ab, dass die Entwicklung stockt und in der Sowjetunion verdichtete sich zusehends sozusagen an ein autoritäres Modell. Das ist für Gramsci der Hintergrund, um zu verstehen, oder das ist für Gramsci der Ausgangspunkt für die Frage, wie kommt das eigentlich, dass der Kapitalismus, dass die bürgerliche Gesellschaft trotz dieser offensichtlichen, Erster Weltkrieg und Wirtschaftskrise, trotz dieser offensichtlichen Krisenimmanenz in der Lage ist, sich stets zu erneuern, immer wieder sozusagen hegemonial sich wieder neu aufzustellen. Also wie organisieren sie eigentlich ihre Zustimmung? Und das funktioniert eben nicht nur über Gewalt und Manipulation, das war seine feste Überzeugung, sondern das funktioniert über Konsens, über Einbindung, über Wandlungsfähigkeit, über Transformationsfähigkeit der bürgerlichen Klasse. Also Gramsci betont sehr stark, dass sozusagen die bürgerliche Klasse die erste historische Klasse ist, die wirklich sich, die lernfähig ist, die wandlungsfähig ist und die sich an veränderte Bedingungen anpassen. Und das sagt er, das haben wir als Revolutionäre, die sozusagen eigentlich nur den Sturm aus Winterpalais im Sinne hatten, also ein sehr statisches Revolutionsverständnis, das haben wir vollkommen falsch oder schätzen wir vollkommen falsch ein, sondern wir müssen eben verstehen, wie Hegemonie, Zivilgesellschaft, Staat als bewegliche Posten in der Gesellschaft, wie die Rolle des Kulturellen etc., die subjektive Seite, wie das funktioniert. Und das ist für ihn eigentlich auch immer der Subtext, also ne, der erste Schritt ist zu verstehen, wie funktioniert bürgerliche Hegemonie, aber der Subtext ist für ihn natürlich immer, was heißt das für uns, für mich, der ich eine andere Gesellschaft möchte, was heißt das für die politische Strategie, die wir entwickeln müssen. Genau, sozusagen die Ebenen Staat, Zivilgesellschaft sind so die strukturellen Ebenen, die er sich anschaut. Intellektuelle ist so eine Handlungsebene, die er sich anschaut. Alltagsverstand ist sozusagen die subjektive Seite von Vergesellschaftungsprozessen. Das sind so die Ebenen, die er schaut, um Hegemonieprozesse zu verstehen. Und umgekehrt aber auch, was heißt das für eine emanzipatorische Hegemonie, für eine Gegenhegemonie. Also Gegenhegemonie, den Begriff benutzt Gramsci nie, den gibt es bei ihm nicht, werde ich an keiner Stelle finden. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich sozusagen die Frage, wie sieht eine eigenständige Gegenhegemonie aus? So, ne? Also er spricht sozusagen von eher von der emanzipatorischen oder von der eigenständigen Hegemonie. Soweit schon mal, wenn ihr Fragen habt, klingt ihr einfach ein. Oder wenn irgendwie es noch vollkommen und missverständlich ist, klingt ihr ein. Ne? So, okay, das sind diese beiden Linien. Und was ich jetzt machen möchte, ist so ein bisschen herauszuarbeiten, was hat das mit politischer Pädagogik zu tun? Oder was hat das mit Fragen von Bildung, politischer Bildung zu tun? Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich entlang von ja, 6 Gliederungspunkten, entlang von 6 Thesen vielleicht, ich weiß nicht, ob das Thesen sind, aber 6 Gliederungspunkten, das ein bisschen vorzustellen und so einfach mal durchzugehen. Das wird jetzt so eine Dreiviertelstunde, 30, 40 Minuten dauern, mal sehen. Ist recht knackig, aber wenn ihr sagt, da jetzt verliere ich gerade den Faden, dann haltet mich an, dann sprechen wir darüber. Also das können wir gucken, wie wir das dann machen. Wir haben ja eigentlich jetzt auch Zeit. Genau. Ich guck mal Teil hier zum Einsatz. Da. Das sind diese 6 Thesen, die ich jetzt nacheinander so ein bisschen vorstellen möchte. Genau, so sieht das ein bisschen schicker aus. Also, das gehe ich nacheinander durch. Und den Anfang möchte ich machen, Philosophie der Praxis als notwendige Einheit von Philosophie und Politik. Und ich habe schon gesagt, um nachzuvollziehen, was Gramsci unter Marxismus als Philosophie der Praxis versteht, ist es am besten, den Einstieg über die Marx'schen Feuerbach-Thesen zu nehmen, die für Gramsci sowas wie ein, ja, eigentlich ein herausragender, ein immer wiederkehrender Referenzpunkt in den Gefängnisheften sind. Und ja, was macht den zentralen Gehalt der Feuerbach-These für Gramsci aus? Also in den Thesen über Feuerbach rückt Marx, und Zitat, die sinnlich-menschliche Tätigkeit Praxis, Zitat Marx war das, in das Zentrum des zukünftigen Philosophierens und kritisiert damit den bisherigen Materialismus. Und für Marx ist es eben der Feuerbachsche Materialismus, deswegen eben auch Thesen über Feuerbach. Also der bisherige Materialismus, der die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung erfassen konnte. Das ist sozusagen, das glaube ich, die, was kann ich, die zweite oder dritte Feuerbach-These. Und Gramsci sieht hier eben einen entscheidenden Ausgangspunkt für seine eigene Theoriearbeit. Denn an die Stelle einer nur anschauenden Philosophie tritt das Philosophieren als politisches Handeln, Philosophieren als politisches Handeln. Aber Achtung, die praktische Tätigkeit tritt nicht an die Stelle der Philosophie. Die Politik tritt nicht an die Stelle der Philosophie, vielmehr zielt sie darauf, ein Philosophieren zu realisieren, Zitat Gramsci, das eine Moral und einen Willen zur Verwirklichung hervorbringt. Also eine Moral und einen Willen zur Verwirklichung hervorbringt, also eine tatsächlich politische Philosophie. Zunächst einmal setzt Gramsci sich mit dem häufig vorgebrachten Vorwurf auseinander, Marx würde in den Thesen das philosophische Denken gänzlich in den Dienst von Politik und Praxis stellen. Also vor allem die 11. Feuerbach-These, die er sicherlich alle kennt, wird hier immer wieder als Beleg angeführt, die da lautet, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Es gibt eine redigierte Fassung von Engels, die da lautet, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, aber es kommt darauf an, sie zu verändern. Also auch dieses Aber, das Engels eingefügt hat, hat so ein bisschen sozusagen diese Tendenz verstärkt, auf polarisiert zu denken. Also an die Stelle der Philosophie tritt die Politik, tritt die Veränderung der Gesellschaft. Aber das ist eben nicht der Fall, das betont Gramsci ganz besonders. Und er betont hingegen, dass es in dieser 11. These keineswegs um die Zurückweisung des Philosophierens geht, denn weder der Verzicht auf Wissenschaftlichkeit und theoretische Erkenntnis noch das Ende der Philosophie ist hier angelegt. Vielmehr schließt die Marx'sche Forderung nach der Einheit philosophischen Denkens und politischen Handelns eine vertikale Anordnung der beiden Ebenen aus. Also, Philosophie und Politik, Theorie und Praxis sind nicht disparate Ebenen, etwa derart, dass die eine Ebene zur anderen hinzutritt, sei es die Praxis zur Theorie, um diese jetzt zu verwirklichen, oder eben umgekehrt die Theorie zur Praxis, um diese im Nachhinein zu rechtfertigen und zu legitimieren. Weltveränderung und Weltinterpretation, Veränderung, Interpretation, treten vielmehr ineinander, sind nicht vor- oder nachgelagert. Das ist so der Ausgangspunkt, zunächst einmal. Und Gramsci betont nun, dass das Wesen der Marx'schen Intervention in der Bestimmung einer philosophischen Weltauffassung liegt, die sich selbst als Ausdruck einer moralisch-ethischen Vergesellschaftung setzt, also die ihr Wissen als ein Moment des Eingreifens, der Gestaltung und Veränderung versteht. Und in der Vermittlung dieses Transfers von Theorie und Praxis, von Philosophie und Lebensweise, Lebensweise auch ein zentraler Begriff bei Gramsci, entscheidet sich für Gramsci dann auch die Gestaltungskraft einer Philosophie als tatsächlich geschichtsmächtige und gesellschaftsmächtige Welterfassung. Jetzt habe ich ein bisschen längeres Zitat, deswegen habe ich das mal... Genau, das habe ich jetzt mal hier zum Mitlesen. Also über diesen Punkt, diesen Transfer von Philosophie und Praxis, von Theorie und Praxis, schreibt er, es ist also der Punkt, wo die Weltauffassung, die Anschauung, die Philosophie wirklich werden, weil sie bestrebt sind, die Welt zu verändern, die Praxis umzuwälzen. Man kann daher sagen, dass dies der zentrale Knotenpunkt der Philosophie der Praxis ist, also in Klammer des Marxismus ist, der Punkt, wo sie aktualisiert wird und geschichtlich, das heißt gesellschaftlich, und nicht nur in einzelnen Köpfen lebt, wo sie aufhört, willkürlich zu sein und notwendig, vernünftig, wirklich wird. Zusammenfassend lässt sich also sagen, jetzt will ich aber zurückgehen, nicht nach vorne. Genau. Ist da irgendwo eine Pfeiltaste? Ach, die, ah ja. Genau, diese. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Gramsci darum geht, den Marxismus als philosophische Weltauffassung an eine tatsächlich demokratische Rationalität anzubinden, die sich eben realisiert, wenn die Philosophie nicht mehr nur das Denken und Handeln eines einzelnen Individuums repräsentiert, sondern gesellschaftlich aufgenommen wird. Nochmal Zitat Gramsci, die Philosophie eine Kultur wird, ein gesunder Menschenverstand, eine Weltauffassung mit einer ihrer Struktur entsprechenden Ethik. Das heißt, es gilt, den Übergang von einer bloßen philosophischen Anschauung zu einer gesellschaftlichen Lebensweise und Moral zu gestalten, ein kritisch-philosophisches Denken zu realisieren, das zu einer allgemeinen Lebensnorm, zur parteilichen Haltung wird. Und diese Gesellschaftlichkeit drückt sich darin aus, dass tatsächlich, nochmal Zitat Gramsci, eine neue Weise entsteht, die Welt und den Menschen aufzufassen und dass diese Auffassung nicht mehr den großen Intellektuellen vorbehalten ist, den Berufsphilosophen, sondern populär, massenhaft zu werden strebt. Okay, das war jetzt kurz sozusagen ein kleiner Einstieg in die Philosophie der Praxis. Die Frage ist nun, wie lässt sich dieses gesellschaftlich werden der Philosophie realisieren? Also wie lässt sich das gesellschaftlich werden der marxistischen Weltauffassung bei Gramsci realisieren? Eine Frage, die Gramsci in den Gefängnishäfen dann eben auch insbesondere als eine politisch-pädagogische und bildnerische Herausforderung diskutiert. Also ich komme zu Punkt 2, der Marxismus als Philosophie der Praxis muss gesellschaftlich sein. Seine Vergesellschaftung ist eine pädagogische, bildnerische und kulturelle Herausforderung. Gramsci fordert das Philosophieren grundsätzlich zu reformieren. Eine tatsächlich politische Philosophie kann sich nicht darauf beschränken, individuell originelle Entdeckungen zu machen. Vielmehr gilt es, Zitat weiter Gramsci, auch und besonders bereits entdeckte Wahrheiten kritisch zu verbreiten, sie sozusagen zu vergesellschaften und sie dadurch Basis vitaler Handlungen, Element der Koordination und der intellektuellen und moralischen Ordnung werden zu lassen. Der Transfer von der Philosophie zur Lebensweise wird von Gramsci dabei als bildnerisch-pädagogische Herausforderung gefasst. Ein Prozess, in dem es für die subalternen Klassen darum geht, also subaltern ist ein Begriff, den Gramsci viel benutzt, ist ein Begriff, der einerseits auch ein Tarnwort ist, für Proletariat, aber eigentlich viel, viel mehr ist, programmatisch viel, viel mehr ist, weil er darunter eigentlich mehr als nur Proletariat passt. Also manchmal benutzt er das eng an Proletariat, aber meistens benutzt er den viel breiter und eigentlich im Sinne von den abhängig Geführten, den gesellschaftlichen Klassen und Gruppen, die keine eigene historische Initiative haben, die sozusagen kein eigenes kohärentes Bewusstsein ihrer selbst in der Gesellschaft haben. Das sind sozusagen die Subalternen für Gramsci. Und dieser Begriff der Subalternen wurde dann ja auch, das nur kurz in Klammern, irgendwie in den Subaltern Studies oder in den Postcolonial Studies, irgendwie über Indien dann eben in die Spivak dann vermittelt etc. in die ganze Debatte reingebracht, in die poststrukturalistische Debatte etc. Also das nur in Klammern. Also ist es demnach eine Klasse, die kein Klassenbewusstsein kein Klassenbewusstsein hat und aber außerdem, es könnten ja auch Kapitalistinnen dazu zählen, aber außerdem ist es eine Klasse, die geführt wird, also die nicht die Hegemonie in der Gesellschaft hat. Genau, die fremdgeführt wird, die kein Bewusstsein ihrer selbst als Klasse hat, aber nicht in dem Sinne Klasse an sich, Klasse für sich nur, das ist sozusagen nochmal ein bisschen verkürzter. Aber insbesondere, also der Begriff der Subaltern entwickelt Gramsci insbesondere in der Frage des Südens, wo er sich damit auseinandersetzt, wie sozusagen die Klasse der gesellschaftliche Gruppe der Bauern im Süden Italiens sozusagen immer eine subalterne Stellung, oder historisch eine subalterne Stellung hat und diese subalterne Stellung zu Bewusstseinsprozessen führt. Das ist so, also deswegen gar nicht so sehr den Blick auf das Proletariat. Genau, und es gibt dann natürlich sozusagen eine in der Gramsci-Rezeption eine breite Verwendung des subalternen Begriffs, aber im Prinzip geht er in die Richtung und erlaubt eben, deswegen finde ich ihn durchaus produktiv, sozusagen über die Engführung als Proletariat, als revolutionäre Klasse, die man sozusagen aufklären muss, hinaus zu gelangen. So, und, ja. Also ein Prozess, in dem es für die subalternen Klassen darum geht, ihre Interessen zu artikulieren, sich selbst als gesellschaftlich handlungsmächtige Klasse zu erfahren und die Fähigkeit zur Selbstregulierung lernt herauszubilden. Das ist die bildnerisch-pädagogische Herausforderung, die Gramsci sieht. Es geht notwendig darum, Zitat Gramsci, die eigene Tätigkeitssphäre zu wählen, an der Hervorbringung der Weltgeschichte aktiv teilzunehmen, Führer seiner selbst zu sein. Daraus können wir schließen, dass daraus ist für Gramsci emanzipatorische Bildung, Wissensvermittlung und didaktisches Handeln daran zu messen, dass hier tatsächlich ein Beitrag zur handlungs- und geschichtsmächtigen Verallgemeinerung von Kultur und Intellektualität angelegt ist. Also die Absage gilt hier zur anderen Seite Bildungspraxen, die als ausschließlich intellektuelle Selbstvergewisserung zu verstehen sind. Also ein Wissen, das in akademischen Elitezirkeln als passives Bildungsgut angehäuft wird. Für Gramsci ist entscheidend, dass ohne einen tatsächlich eingreifenden Impuls zur emanzipatorischen Umgestaltung von Gesellschaft sozusagen eher von einem passiven Bildungsgut spricht. Sozusagen handlungserweiterndes, handlungsermächtigendes Bildungsgut hat sozusagen dieses Moment der gesellschaftlichen Intervention, des gesellschaftlichen Eingreifens. Also von den Subjektiven bis hin zu den Kollektiven gedacht. In dieser Zweckgebundenheit steht für Gramsci dann auch der Marxismus, der als Philosophie der Praxis aufgefordert ist, sich als Medium einer intellektuellen und kulturellen Aneignung und Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse von unten zu verstehen. Jetzt auch nochmal ein Zitat. Die Philosophie der Praxis ist nicht das Regierungsinstrument herrschender Gruppen, um den Konsens zu haben und die Hegemonie über subalterne Klassen auszuüben. Sie ist der Ausdruck dieser subalternen Klassen, die sich selbst zur Kunst des Regierens erziehen wollen und die daran interessiert sind, alle Wahrheiten zu kennen, auch die unerfreulichen und die unmöglichen Betrügereien der Oberklasse und erst recht ihrer selbst zu vermeiden. Also Selbstvergesellschaftung durch Bildung und die Zielvorgabe, eine eigenständige emanzipatorische Hegemonie zu erringen, werden von Gramsci als unmittelbar miteinander verbunden. Auch seine Hegemonietheorie verweist daher auf die grundlegende Bedeutung des pädagogischen Verhältnisses sowie für die Aufrechterhaltung bürgerlicher Hegemonie, aber eben auch die Konstituierung gegen hegemoniale Bewegungen. Also das pädagogische Verhältnis in dem Sinne, wie es jetzt schon hier angedeutet wurde, ist für die ganze Hegemonietheorie zentral. komme jetzt zum Fragen von, zum Block Hegemonie und Gegenhegemonie, zur Philosophie der Praxis soweit. Soweit ich sozusagen, das ist ein Ausschnitt von der Philosophie der Praxis, ich kann da noch ein paar andere Sachen zu erzählen, wenn ihr mögt. Habt ihr da noch jetzt Verständnisfragen zu? Oder das eine oder andere an Gedanken werdet ihr gleich noch, denke ich, wiederfinden in so einer Hegemonietheorie. Ja. Wenn diese beiden Klassen also sich selbst regieren, also mit diesem Regieren ist gemeint sich selbst oder auch die unterworfenen ehemals herrschenden Klassen regieren, ist die erste Frage. Und die zweite ist, wenn sie das machen, sind sie dann immer noch so weiter eine Klasse oder ist dann die Auflösung der Klassen, so wie bei Marx? Also sozusagen, sie sind in das Stadium der Hegemonialen, ins hegemoniale Stadium, das emanzipatorisch-hegemoniale Stadium dann übergegangen. Und sozusagen als Endperspektive, aber bei Gramsci durchaus als Prozess gedacht, weil das ist auch ein widersprüchlicher Prozess, ist bei Gramsci schon die Aufhebung von Regierungs- und Führungsverhältnissen angelegt. Also in dem Sinne wäre sozusagen die utopische kommunistische Gesellschaft bei Gramsci, wenn wir das mal so sprechen wollen, wäre eine Gesellschaft ohne Regierungsverhältnisse, also ohne fremdbestimmte Regierungsverhältnisse. Ja. Also das ist, ich glaube, wir kommen auch noch zu so einem Zitat, wo das deutlich wird, dass es so angelegt ist. Aber Gramsci ist sich sehr wohl bewusst, dass es sozusagen ein Prozess ist und da verschiedene Stufen auch gibt in diesem Prozess. Okay, ich komme jetzt mal zu der Frage der Hegemonie als pädagogisches Verhältnis, wobei ich eben zunächst einmal den Einstieg machen muss über Hegemonie grundsätzlich. Was versteht Gramsci unter Hegemonie? Und anleitendes Moment der gramscianischen Hegemonietheorie ist die Erkenntnis, dass Herrschaft sich wesentlich über die Herstellung von Zustimmung und Einverständnis konstituiert. Und Gramsci vollzog damit in seiner Zeit, das mag heute, wo wir alle Foucault geschult sind, jetzt vielleicht nicht so als so originell erscheinen, aber Gramsci vollzog damit in seiner Zeit einen nachhaltigen Paradigmenwechsel in der Perspektivierung von Macht und Herrschaft. Denn statt einseitig auf die Dimension der Gewalt, der Repression oder eben der ideologischen Manipulation zu verweisen, zielt seine Bestimmung, seine hegemonietheoretische Bestimmung, auf die konsensualen, die durch aktive Zustimmung von unten geprägten Dimensionen. Das ist sozusagen der Hauptzugang seiner Hegemonietheorie. Herrschaftsverhältnisse bestehen nicht nur aus fremdgesetzten und von außen auferlegten Zwängen, sie beinhalten immer auch ein eigenständiges Sich-Einrichten, ein aktives Sich-Eingliedern in die bestehenden Verhältnisse. Die Prozesse der Durchsetzung von Werten und Normen, wie auch der Herstellung von Einverständnis, sind also herausragende Momente von Hegemonie. Die unmittelbaren ökonomischen oder staatlichen Struktur- und Zwangsmomente verschwinden in dieser Lesart freilich nicht. Doch auf Hegemonie basierende Herrscherformen sind dadurch bestimmt, dass sie einen spezifischen Ausgleich zwischen den Elementen des Zwangs auf der einen Seite und des Konsens realisieren. Also Zusammenspiel von Zwang und Konsens. Beide Momente wirken notwendig in Kombination, sodass Zwang und Konsens sich die Waage halten, wobei es jedoch darauf ankommt, so Gramsci, Zitat, dass der Zwang den Konsens nicht zu sehr überwiegt, sondern im Gegenteil vom Konsens der Mehrheit getragen erscheint. Also die dauerhaft hegemoniale Bestandsfähigkeit einer Gesellschaft ist für Gramsci an die Fähigkeit der hegemonialen Kräfte gebunden, zivilgesellschaftlich vermittelte Räume der kulturellen und politischen Konsensstiftung zu schaffen. Entscheidend ist, dass die herrschenden Gruppen in der Lage sind, ihre Ideen, ihre Werte und Normen als führend durchzusetzen. Also ich habe von zivilgesellschaftlich vermittelten Räumen gesprochen. Also ein ganz zentraler Begriff, auf den ich jetzt nicht näher eingehe, aber den ich jetzt kurz vielleicht in Klammern erwähne, ist eben der Begriff der Zivilgesellschaft. Und da ist vielleicht nochmal wichtig, es gibt ja eine insbesondere deutsche Rezeption von Zivilgesellschaft, die nicht so sehr von Gramsci kommt, sondern über Habermas vermittelt, eher eine normative ist. Also Zivilgesellschaft, also wenn, sag mal, der durchschnittliche deutsche Politiker über Zivilgesellschaft spricht, dann spricht er über die zivilere Gesellschaft, also die bessere Gesellschaft. So, ne? Bei Gramsci, das gilt für viele Kategorien von Gramsci, ist das eher ein analytischer Begriff. Also die Zivilgesellschaft ist die Ebene, wo Konsens produziert wird, wo Zustimmung produziert wird, wo Gesellschaft sich kulturell, ideologisch selber findet. Und deswegen ist für Gramsci erstmal ein Terrain der Auseinandersetzung. Guck dir das genau an, die verschiedenen Posten der Zivilgesellschaft, um zu verstehen, wie hier Zustimmung realisiert wird und aber eben auch um zu verstehen, wie hier interveniert werden muss, kulturell und politisch. Das ist sozusagen ganz das Thema bei der Zivilgesellschaft. Also diese Konsensstiftung findet auf der Ebene der Zivilgesellschaft statt und es geht darum, hegemoniale Politik muss sich immer als führend konstituieren. Und zum Begriff der Führung, Führung wird von Gramsci nicht als eine Beziehung von Befehl und Gehorsam verstanden, ne? Also nicht in diesem militärischen Sinne, sondern unter Führung fasst er vielmehr die Fähigkeit, eine politische, aber auch eine kulturelle und ethische Ausstrahlungskraft zu entwickeln. Also wer führend sein, in die Gesellschaft wirken will, muss sozusagen muss gewinnend sein, muss einnehmen können, muss sozusagen Zustimmungsfähigkeit organisieren können. Und diese Führungsfähigkeit muss über das eigene unmittelbare Lager hinausreichen und sie muss eben orientierend für das Denken und Fühlen der Menschen sein. Über Führung realisiert sich also die freiwillige Einsicht und Überzeugung in die Legitimität der ausgeübten Herrschaft. Was Also was bedeutet das genau? Ja. Ja, das geht im Prinzip auch in die Richtung, wobei Gramsci sagen, auch das, was wir klassisch als staatliche Institutionen verstehen, unter Zivilgesellschaft fasst. Also er hat Gramsci Staatsbegriff, der wird auch als integraler Staatsbegriff bezeichnet. Das heißt, er geht davon aus, dass die Institutionen von Zivilgesellschaft und Staat fließende Übergänge haben. So, das, also zum Beispiel irgendwie Bildungsinstitutionen sind Ausdruck von Zivilgesellschaft, aber sind gleichzeitig auch staatliche Institutionen. Es gibt klassische Bildung, klassische zivilgesellschaftliche Institutionen, die Gramsci auch fasst, also Bibliotheken, Theater, Zeitungsredaktionen etc., das sind so die zivilgesellschaftlichen Institutionen, die er seinerzeit so im Sinn hat. Er sagt aber auch, dass sozusagen die Anordnung von die räumliche Anordnung von Zivilgesellschaft, und da bringt Gramsci so ein Beispiel sozusagen die Benennung von Straßen, die Anordnung von Plätzen etc. als räumliche Anordnung von Zivilgesellschaft eben eine ideologische Wirkmächtigkeit natürlich auch hat. Also heute würden wir unter Zivilgesellschaft im Sinne Gramscis auch irgendwie sehr, können wir sehr viele Sachen verstehen, also können wir sehr breit fassen, eigentlich durchaus auch in dem Sinne, wie Zivilgesellschaft gesprochen wird, aber eben nicht in dem Sinne, dass diese Institutionen die besseren, also normativ gesprochen, die besseren Orte der Vergesellschaftung sind, sondern mit Gramsci könnte man eben auch sagen, dass die nationalsozialistischen Kraft durch Freude-Programme zivilgesellschaftliche Kampagnen waren. Also ihr wisst ja, diese Kraft durch Freude, diese, das war vor allem so 33 bis 39, wurden irgendwie massenhaft Lohnabhängige in Ferienprogramme geschickt. Das waren sozusagen nationalsozialistische Kraft durch Freude-Programme. Und das waren natürlich klassische zivilgesellschaftliche, also Interventionen auf der Ebene der Zivilgesellschaft, aber sind natürlich eingebunden in den herrschaftsmächtigen Kontext. So, ne? Also auch wenn die Faschisten insbesondere im Osten national befreite Zonen deklarieren, dann ist das natürlich auch eine Intervention in Zivilgesellschaft und sie machen auch zivilgesellschaftliche Kampagnen. Ne? Also wenn sie dann irgendwelche Fußballturniere nur für Weiße veranstalten oder sowas, das sind eben auch zivilgesellschaftliche Kampagnen. Aber trotzdem natürlich rassistisch. Was ist das Pendant zur Zivilgesellschaft? Also Gramsci hat sozusagen die Zivilgesellschaft versus politische Gesellschaft. Das hat er so ein bisschen sich, das hat er so ein bisschen gegenübergestellt, ist aber nicht so begriffsscharf immer. Also viele Sachen sind bei Gramsci nicht so begriffsscharf in den Gefängnishäften, was eben auch daran liegt, dass er die einfach unter den bestimmten Bedingungen geschrieben hat und auch immer irgendwie so geschrieben hat, dass er darin Vorarbeiten vorsah für eine spätere erhoffte Veröffentlichung nach der Gefangenschaft. Er ist ja in der Gefangenschaft verstorben und konnte sozusagen das dann nicht redigieren oder überarbeiten. Deswegen ist es manchmal sozusagen nicht immer so kohärent, was er so geschrieben hat, und deswegen findet man da auch nicht so klare Definitionen. Aber in der Regel benutzt er so dieses Gegenüber von politischer Gesellschaft und Zivilgesellschaft, und politischer Gesellschaft versteht er eben vor allem im engeren Sinne staatliche Gesellschaft. Okay, das war zu Hegemonie, Zivilgesellschaft, Führung, und diese skizzierten Überlegungen sind nun für Gramsci der Ausgangspunkt, die Hegemoniefrage ins politisch-pädagogische zu überführen. Also ich komme jetzt zur Hegemonie als pädagogisches Verhältnis. Denn Gramsci geht davon aus, dass eine Politik, die angewiesen ist, ihre spezifische Welt- und Lebensdeutung als führend durchzusetzen, ein pädagogisch anleitendes Handeln der Regierenden voraussetzt. Die herrschenden Gesellschaftsgruppen stehen somit vor der Herausforderung, ihre politischen Ziele, ihre gesellschaftlichen Projekte und moralisch-ethischen Werte in pädagogische Form zu überführen. Das heißt, eine erzieherische Wirkung zu entfalten. Gesellschaftlicher Einfluss auf das Denken und Handeln der Menschen, die Produktion von Zustimmung, konstituiert sich somit wesentlich über Lehr- und Lernprozesse. Jede Hegemonie greift notwendig auf eine pädagogische Binnenstruktur zurück, die stets auf ein Neues gestaltet, aktualisiert und entwickelt werden muss. Wichtig an dieser Stelle ist der Hinweis, dass das pädagogische Verhältnis hier nicht auf eine interpersonelle Lehrer-Schüler-Perspektive reduziert ist. Also unter pädagogischem Verhältnis verstehen wir ja in der Regel sozusagen Mutter-Kind, Vater-Kind, Lehrer-Schüler, Erzieher, Zögling etc. Also bei Gramsci ist es eben ein gesamtgesellschaftliches Strukturverhältnis, das in Macht- und Herrschaftsbeziehungen eingelassen ist. Also keine interpersonelle, sondern eine gesamtgesellschaftliche Strukturverhältnis. Und in dieser Lesart ist die pädagogische Tätigkeit dann auch nicht mehr an eine Person gebunden, den Lehrer oder die Eltern, sondern wird gleichermaßen von zivilgesellschaftlichen Instanzen und Akteuren wie politischen Parteien, Medien, Verbänden, NGOs etc. ausgeübt. Also gegen eine individualistische Deutung der pädagogischen Interaktion, des pädagogischen Verhältnisses, argumentiert Gramsci, dass Politik, Pädagogik und Gesellschaft strukturell ineinandergreifen und nicht künstlich aus dem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang herausgelöst werden können. Also wie darf ich mir das vorstellen? Also wie soll, also Pädagogik, also oder Erziehung oder wie auch immer, also sowas passiert immer zwischen Menschen. Wie soll eine Institution etwas erziehen? Das ist so ein bisschen, als würde man versuchen, mit einem Auto etwas zu erziehen. Ein Auto soll etwas erziehen, in meinem Kopf. Ja. Also irgendwie Gramsci selber, da komme ich jetzt nicht drauf zu sprechen heute, aber das kann ich kurz sagen. Gramsci schaut sich die zu seiner Zeit irgendwie die Etablierung des Fordismus in den USA an. Fordismus, also von Henry Ford herkommt, Automationsarbeit, und damit zusammenhängt die Entstehung einer ganz neuen Lebensweise. Also die, was sozusagen als in der Regulationsschule als Regulationsregime, als Akkumulationsregime beschrieben wird, neue Produktionsweise, Fabriken, Produzenten werden zu Konsumenten ihrer eigenen Ware, drumherum muss sich die Lebensweise ändern. Also weil sie sozusagen sie selber konsumieren, sie müssen aber auch irgendwie, sie müssen aber auch morgens um 9 bei der Arbeit sein, müssen dann irgendwie 8 Stunden arbeiten, am Fließband stehen etc. Das schaut Gramsci sich an und er sagt, da ist in den USA ist das total erfolgreich. Und damit überwinden sie die kapitalistische Akkumulationskrise, indem sie dieses neue Produktionsmodell einführen. Aber für dieses neue Produktionsmodell ist wichtig, dass auch eine neue Lebensweise entsteht. Und diese neue Lebensweise, und da kommt jetzt die Pädagogik, die Erziehung rein, diese neue Lebensweise kann nur entstehen, wenn der Staat und die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Instanzen, auch zusammen mit den Unternehmern, Henry Ford insbesondere, wenn die auch in die Gesellschaft pädagogisch intervenieren, also wenn sie die Leute erziehen, dass sie sozusagen diese neue Lebensweise auch leben. Und das findet auch über Kampagnen statt, das geht sozusagen in die Frage der Ideologie hinein, aber es sind auch ganz konkrete erzieherische Kampagnen, die da stattfinden. Aber und die werden auch wieder von Menschen durchgeführt. Die werden, klar, die werden von Menschen durchgeführt, aber sozusagen in Institutionen und gesamtgesellschaftlich sozusagen. Die werden jetzt nicht im einzelnen Face-to-Face-Beziehungen irgendwie institutionalisiert, sondern die werden über, also wenn jetzt übertragen auf heute, sagen wir mal, wenn wir jetzt historisch an einem neuen Punkt sind, postfordistische Produktionsweise, da ist ein neueres unternehmerisches Subjekt gefragt. Kennt ihr alle, ne? Also der unternehmerisch handelnde Mensch etc. So. Auch sozusagen, was in den Universitäten stattfindet. Und natürlich wird sozusagen dieses neue Subjekt propagiert. Und das sind erzieherische Kampagnen, die in ganz vielen Orten stattfinden, die auch gar nicht immer sozusagen so direkt und so offen sind, sondern das findet ganz subtil auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Und vielleicht sind die Erzieher, die da sozusagen wirken, sich als Erzieher auch gar nicht so bewusst, sondern die sprechen sozusagen das auch, was der ideologische Zeitgeist ist oder die ideologische Anrufung ist. Aber das ist im Prinzip, was Gramsci meint. Ein anderes Beispiel wären auch Lehrpläne an den Schulen und was genommen wird und was rausgelassen wird. Also was weiß ich, dass im Geschichte- oder Philosophieunterricht revolutionäre Bewegungen nicht erwähnt oder kaum erwähnt werden und welche Fächer wie privilegiert werden im Lehrplan. Also wir können halt auch noch mal ein bisschen weiter. Ich habe hier auch ein Zitat dazu. Also, Gramsci schreibt, aber das pädagogische Verhältnis kann nicht nur auf die spezifisch schulischen Beziehungen eingegrenzt werden. Dieses Verhältnis existiert in der ganzen Gesellschaft, in ihrer Gesamtheit und für jedes Individuum in Bezug auf andere Individuen. Zwischen intellektuellen und nicht intellektuellen Schichten, zwischen Regierenden und Regierten, zwischen Eliten und Anhängern, zwischen Führenden und Geführten, zwischen Avantgarden und dem Gros der Truppen. Jedes Verhältnis von Hegemonie ist notwendigerweise ein pädagogisches Verhältnis. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum ist jedes Verhältnis von Hegemonie ein pädagogisches? Naja, der Gedanke, oder das habe ich versucht vorher so ein bisschen darzustellen, ist eben, Hegemonie realisiert sich über Zustimmung und Zustimmung setzt Führung voraus. Und Führung ist eben nichts, was sozusagen top-down funktioniert. Dazu kommen wir auch noch, dass Pädagogik nicht top-down funktioniert. Sondern Führung ist etwas, was sozusagen auf Einbindung, Integration, der Gewährung von Teilhabe, auf Überzeugung basiert. Und deswegen ist sozusagen unter Führung, also das Moment von Führung, dem Moment von Führung ist ganz, ganz zentral, dass pädagogisch die pädagogische Beziehung, Lehr- und Lernverhältnisse eingeschrieben. Das ist Gramscis Gedanke. Und deswegen ist jedes Verhältnis von Hegemonie notwendigerweise ein pädagogisches Verhältnis, weil es sich immer über erzieherische Beziehungen realisiert. Das sind interpersonelle Beziehungen, klar, also auch die Mutter, die dem Kind oder der Vater, der dem Kind etwas erzieht, erzieht ihn ja auch immer gesellschaftlich, erzieht ihn immer auch in gesellschaftliche Normen und Werte hinein, aber es ist eben auch der Staat, der erzieht, es ist eben die Partei, die erzieht, etc. Das ist Gramscis Gedanke. Du hattest vorher irgendwie sowas gesagt, dass es auch wichtig ist, deshalb so eine pädagogische Lernkomponente zu haben, damit sich dieses Herrschaftsverhältnis so entzeitlichen kann, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also damit es aktuell bleibt. Ich glaube, so hast du es gesagt. Hm. Genau, also der, was Gramsci ja interessiert ist, oder was ihn fasziniert, oder was mich ja auch, oder was bemerkenswert ist an der bürgerlichen Herrschaft, ist, dass sie sich immer, dass sie eine bemerkenswerte Transformationsfähigkeit hat, die sich immer wieder erneuern kann. Also jetzt nehmen wir mal die Beispiele jetzt, nehmen wir mal Angela Merkel und ihre Politik der letzten 10, 15 Jahren. Dass die bürgerliche Klasse in der Lage ist, auf der Ebene des Geschlechterverhältnisses sich vollkommen neu aufzustellen. Also das, was vor 15 Jahren, 20 Jahren eigentlich nur undenkbar war, was sozusagen heute Gesetzeskraft ist oder was sozusagen heute irgendwie Familienpolitik ist, war vor 15, 20 Jahren noch relativ undenkbar. Das war sozusagen eher sozusagen Spitze feministischer Forderungen. Aber, und das ist ein Begriff, der bei Gramsci auch zentral ist, es gibt so einen Prozess der passiven Revolution, dass von unten Forderungen, also aus der Gesellschaft Forderungen aufgenommen werden, um den eigenen hegemonialen Block, hegemonialer Block auch ein Begriff bei Gramsci, um den eigenen hegemonialen Block zu erneuern, ideologisch neu aufzustellen. Und das findet eben vor allem über auch Lernfähigkeit von oben statt. Also ich greife jetzt schon so ein bisschen vor, also bei Gramsci ist das pädagogische Verhältnis ein wechselseitiges. Also es findet top-down statt, klar, der Erzieher erzieht den Zögling, aber der Zögling erlernt eben auch von dem Erzieher. Und das, um jetzt auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene gesprochen, die bürgerliche Klasse lernt natürlich auch von ihren Kontrahenten, lernt von ihren antagonistischen Gegenüber. Das hat sie historisch von der Arbeiterklasse gemacht und das macht sie historisch heute auch noch. Sie nimmt sozusagen Forderungen von unten auf, kappt die sozusagen herrschaftskritische Spitze und erneuert sich, schafft Zustimmungsfähigkeit. Und das ist nicht unwesentlich ein Lernprozess. Und dieses Lernen, diese Fähigkeit zu lernen, den eigenen Standpunkt zu hinterfragen und zu erneuern, ist eine ganz wichtige Herrschaftskompetenz. Ist nicht nur ist einerseits eine Herrschaftskompetenz, ist natürlich auch für den Marxismus, also das kommt bei Gramsci und später auch noch zentral. Und übrigens ist sozusagen die klassische marxistische Theorie ist dazu nicht in der Lage gewesen. Die sind der Meinung, dass sie die Wahrheit irgendwie irgendwo aus diesen blauen Bänden rausgezogen haben und die muss sich nicht mehr verändern. also sozusagen, dass es so diesen Objektivismus, den Gramsci kritisiert, sondern er sagt eben sozusagen, nee, auch der Marxismus hat keinen absoluten Wahrheitsstandpunkt, sondern er muss immer in Auseinandersetzung mit Gesellschaft seine Wahrheit vergesellschaften, muss lernen, muss eben auch von der bürgerlichen Klasse lernen. Okay, das war jetzt ein bisschen ein Exkurs schon. Ich mache es aber weiter hier in meinem Programm. Also in den Gefängnisheften, also diese hegemonietheoretischen Auslegungen des Pädagogischen, wendet Gramsci jetzt in unterschiedlicher Weise in den Gefängnisheften an. Also kulturelle Vergesellschaftungspraxen, ideologische Formen und ihre soziale Vermittlung, ebenso wie politische Regierungsweisen auf der Ebene von Staat und Zivilgesellschaft werden von ihm als pädagogisch angeleitete Verhältnisse hinterfragt, durch welche sich die Beziehung von Führenden und Geführten konsensual reproduziert. Also Hegemonieverhältnisse basieren auf Beziehungen von Führenden und Geführten. Und das pädagogische Verhältnis ist wichtig, ist sozusagen das Schmieröl, um eben diese Beziehung im Laufen zu halten. Das ist sozusagen Gedanke. Ich komme zum nächsten Punkt, das ist noch gar nicht der nächste Punkt, aber nur eine Zwischenfrage. Welche Schlüsse ergeben sich nun hieraus für eine gegenhegemoniale politische Bildung und Pädagogik? Also für eine emanzipatorische, kritische politische Bildung und Pädagogik. Wir haben ja bisher sozusagen beschrieben, wie politische Pädagogik und Hegemonie sozusagen herrschaftsmächtig ist, ne? Also sozusagen wie sie als Raum für Herrschaftssicherung, für die herrschende bürgerliche Hegemonie funktioniert. Und die entscheidende Frage zu Gramsci natürlich auch ist, was heißt das für eine emanzipatorische politische Bildung und Pädagogik und für eine emanzipatorische Hegemonie? Also einleitend habe ich ja nochmal kurz skizziert oder angedeutet, dass die Vergesellschaftung des Marxismus als Philosophie der Praxis von Gramsci als eine pädagogische und bildnerische Anforderung verstanden wird. Bildung und Erziehung sind ihm Mittel einer emanzipatorischen Aufhebung von Führungs- und Regierungsverhältnissen. Gleichfalls konstituiert sich bürgerliche Hegemonie aber auch über die herrschaftliche Einbindung des pädagogischen Verhältnisses. Also pädagogische Verhältnisse sind herrschaftsmächtig. Wir haben sozusagen, kommen jetzt langsam näher aus diesem Paradoxum an. Pädagogische Verhältnisse sind Führungsverhältnisse, gleichzeitig sind sie aber auch die Ebene, um emanzipatorische Veränderungen zu erreichen. Gegenhegemoniale Politik steht somit vor der Herausforderung, die pädagogische Bindestruktur bürgerlicher Hegemonie zu überwinden. Also die pädagogische Bindestruktur bürgerlicher Hegemonie ist eine herrschaftsmächtige Hegemonie. Sie basiert hier auf dem Gegenüber von Führenden und Geführten. Das heißt für Gramsci vor allem, herrschaftliche Lehr- und Lernverhältnisse zu kritisieren, in denen das Gegenüber von Regierenden und Regierten, Führenden und Geführten festgeschrieben wird. Für die politisch-pädagogische Praxis emanzipatorischer Bewegung bedeutet das zunächst, das bürgerliche Wissens- und Wahrheitsregime nicht einfach spiegelverkehrt durch ein sozialistisches Modell von Weltdeutung zu ersetzen. Die pädagogische oder auch bildungspolitische Herausforderung besteht also nicht darin, die Lehrpläne der Schulen, den Inhalt von Bildungsveranstaltungen oder auch die Ausrichtung einer politischen Versammlung einzig derart umzugestalten, dass die Lehrenden den Lernenden jetzt die Welt von links statt von rechts erklären. Vielmehr ist das politisch-pädagogische Handeln auf das gesellschaftliche Herrschaftsverhältnis auszurichten, das sich über die binäre Anordnung, also das Gegenüber von Lehrenden und Lernenden, von Führenden und Geführten, von Regierenden und Regierten reproduziert. Okay, also um das nochmal zusammenzufassen. Gramsci geht darum, er kritisiert das Binnenverhältnis, das pädagogische Binnenverhältnis bürgerlicher Herrschaft, das auf dem Gegenüber von Regierenden und Regierten, Führenden und Geführten, Erzieher und Zögling basiert. Das ist aber erstmal ein Faktum, das ist da. Und was entscheidet jetzt eine emanzipatorische Bildung und Pädagogik von einer bürgerlichen Bildung und Pädagogik? Das entscheidet den zentralen Punkt, dass, und deswegen diese Formulierung, nicht einfach die Welt von links statt von rechts zu erklären, sondern entscheidend ist vielmehr sozusagen zusätzlich zu den Inhalten. Natürlich muss eine emanzipatorische Pädagogik hat auch andere Inhalte, klar. Ne? Also wir haben eine andere Gesellschaftsdeutung, wir haben eine andere Philosophie. Aber wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Wir können sozusagen in dem Bildungsverhältnis oder in dem pädagogischen Verhältnis kann das Dichotome gegenüber von Lehrenden und Lernenden, von Regierten und Regierten nicht aufrechterhalten bleiben. Das unterscheidet uns zentral. Weil bürgerliche Hegemonie, bürgerliche Gesellschaftsverhältnisse für Gramsci basieren darauf, dass sie das festschreiben, auf Dauer festschreiben. Die Regierten bleiben Regierten, an der Stelle sollen sie bleiben. Sie sollen sozusagen lernen, was sie zu tun haben, das sollen sie gut lernen, aber sie bleiben in ihrer Position, sie bleiben in dieser dichotomen Stellung. Und die emanzipatorische politische Bildung sprengt dieses Verhältnis, muss dieses Verhältnis sprengen. Also es geht nicht nur über die Inhalte, es geht nicht nur darum, sozusagen, lernen jetzt nur zugespitzt, lernen wir jetzt mal auswendig irgendwie, was im ersten Band des Kapitals steht, sondern sozusagen, du musst selber zum Lernenden und Lehrenden, du wirst selber zum Lehrenden und der Lehrende wird selber zum Lernenden. Und sozusagen, da wird das entherrschaftlich das Verhältnis. Das ist der Gedanke, der schwierige Gedanke da drin. Ja, bitte. Das verstehe ich aber nicht ganz, was der Unterschied zwischen der Hegemonie und Gegenhegemonie ist. Weil bei der Hegemonie wurde auch gesagt, konsensuelle Prozesse. Also das, was die bürgerliche Gesellschaft oder Klasse auszeichnet, ist, dass sie lernfähig ist. Hast du gesagt, und dann, also da ist schon die binäre Anordnung von Lehrenden und Lernenden gesprengt. Und wie soll das dann nochmal gesprengt werden? Okay. Also ich glaube nicht, dass es gesprengt ist, aber also der Punkt ist natürlich schon, dass sozusagen bürgerliche Hegemonie auf Konsens basiert. Man könnte natürlich sagen, ja, super, Konsens, sozusagen ist ja Zustimmung und das ist ja eigentlich Demokratie, so könnte man sagen, so, ne? Also so mal ganz platt formuliert. Aber der zweite Schritt der Kritik ist aber eigentlich, dass es ein Konsens ist, der die Akteure in ihrer hierarchischen Stellung belässt. Also bürgerliche Hegemonie realisiert Konsens über zum Beispiel parlamentarische, also repräsentative Demokratieformen. Einmal alle 4 Jahre kannst du abstimmen und sozusagen du signalisierst deinen Konsens, aber du kommst ja selber nicht in die Position des Selbstregierenden. Du bist ja selber nicht vom Führenden, sondern sozusagen dieser Konsens basiert nach wie vor auf der Dichotomie von Regierten und Regierenden, von Führenden und Geführten. Also was das praktisch heißt, dass jetzt natürlich nicht jeder in dem Sinne Bundeskanzler werden kann, so, ne, oder dass es sozusagen natürlich auch eine gesellschaftliche Arbeitsteilung, Frage, ob es einen Bundeskanzler geben muss, oder, aber das muss man konkret gucken, so, ne, aber dass natürlich noch eine gesellschaftliche Arbeitsteilung auch weitergeben wird, dass der eine dieses besser kann als der andere jenes oder sonst wie was, das ist klar, aber der Grundgedanke ist eigentlich der, dass, oder die Kritik ist eigentlich die, dass in diesen bürgerlichen Hegemonieformen Führung eben immer noch so funktioniert, dass sozusagen einige für andere denken, und andere sozusagen Geführte sind, Subalterne sind. Und das sozusagen zu thematisieren, ins Zentrum zu stellen, das ist Gramscis Gedanke, das Politisieren. Und eben, es reicht eben nicht nur in doktrinierend jetzt die revolutionäre Theorie zu verbreiten. Wir kommen, glaube ich, vielleicht auch noch zu ein, zwei Passagen, wo er das nochmal verdeutlicht. Ich habe jetzt mal ein Zitat noch, wo Gramsci das auf dem nochmal beschreibt für die zukünftige Schule, also wie für ihn die zukünftige Schule aussehen soll. Die zukünftige Schule, formuliert Gramsci dann auch in seinen bildungspolitischen Entwürfen, ist dahingehend umzugestalten, Zitat, dass jeder Staatsbürger Regierender werden kann und dass die Gesellschaft ihn, sei es auch nur abstrakt, in die allgemeine Lage versetzt, es werden zu können. Auf die Praxis einer sozialen Bewegung oder einer sozialistischen Partei meineswegen übertragen, die um emanzipatorische Veränderungen ringt, ist die Anforderung entsprechend zuzuspitzen. Trägt das pädagogische Handeln, das von diesem gegenhegemonialen Akteur ausgeht, tatsächlich dazu bei, Prozesse der gesellschaftlichen Selbstermächtigung und der politischen Handlungsfähigkeit zu befördern? Oder setzt es Führung auf Dauer und zementiert damit Unmündigkeit und Fremdbestimmung? Noch einmal mit Gramsci gefragt, sind in dem kulturellen und politischen Wirkung der Bewegung tatsächlich pädagogische Verhältnisse angelegt, die es erlauben, Zitat, die eigene Weltauffassung bewusst und kritisch auszuarbeiten und folglich an der Hervorbringung der Weltgeschichte aktiv teilzunehmen, Führer seiner selbst zu sein und sich nicht einfach passiv und hinterrücks der eigenen Persönlichkeit von außen den Stempel aufdrücken zu lassen. Zitat Ende. Also dieses, ja, man könnte fast sagen Imperativ, ne? Diese Frage, die Gramsci da formuliert, was für Regierungsverhältnisse sind das? Sind das Regierungsverhältnisse, in denen Herrschaft überwunden wird, oder sind das Regierungsverhältnisse oder Führungsverhältnisse, die Herrschaft auf Dauer setzen? Ist sozusagen ein ganz zentrales Imperativ auch, um zu fragen, wie pädagogische Anordnung unter uns, sage ich jetzt mal, in linken Bewegungen, in emanzipatorischen Bewegungen aussehen. Und Gramsci, mit Gramsci kann man eben davon ausgehen, dass man jetzt eine Vollversammlung, ne, irgendeine Vollversammlung, sei es jetzt Uni oder sonst wie was, in irgendeiner sozialen Bewegung, die sich konstituiert, natürlich eine pädagogische Anordnung hat. Und da ist dann auch die Frage, natürlich gibt es sozusagen in dieser, ich bleibe jetzt mal in diesem Beispiel der Vollversammlung, oder sagen wir mal jetzt die Platzbewegung, die es jetzt die letzten 2-3 Jahre gab, da gibt es sozusagen Repräsentation, die stellen auch die Frage der Repräsentation ins Zentrum oder der Nicht-Repräsentation. Ne? Da gibt es natürlich immer die Frage, wer spricht für wen, wer führt und wer wird geführt. Und mit Gramsci und das pädagogische Verhältnis emanzipatorisch zu befragen, müssen wir immer fragen, ist dieses Führungsverhältnis hier notwendig? Ist das ein Führungsverhältnis, das Führung auf Dauer stellt, oder empowert das oder hat es das Potenzial, die Menschen zu emanzipieren? Können sie sozusagen selber zu Führenden werden in diesen Verhältnissen, in dieser pädagogischen Anordnung, in dieser erzieherischen Anordnung, die besteht. Also davon ausgehend, dass jede Versammlung, jede Kommunikation, die Menschen miteinander führen, um Gesellschaft zu verändern, die sie kollektiv führen, um Gesellschaft zu verändern, immer auch auf einer pädagogischen Anordnung basiert, auf einem pädagogischen Gegenüber basiert. Das ist sozusagen das Imperativ für eine emanzipatorische Pädagogik. Nicht nur eben die Inhalte, Revolution, ne, bla bla, klar, auch, aber eben auch, wer wird ermächtigt, diese Revolution durchzuführen. Also ist pädagogische Anordnungsverhältnisse eigentlich synonym mit so autoritären Verhältnissen oder Macht in Kommunikations, sozusagen, Regeln. Also wer spricht wie lange, wie wird reagiert aufeinander, wer nimmt sich raus, viel zu bewerten und wer nicht. Mhm. Genau, ich würde sagen, sozusagen klassische pädagogische Anordnung. Ist das so? Aber also die pädagogische Anordnung, auch eine emanzipatorische, basiert immer noch auf dem Gegenüber von Erziehenden und Erzogenen. Aber sozusagen nimmt diesen Moment der Wechselseitigkeit des pädagogischen Verhältnisses, und dazu komme ich gleich noch, mit auf. Und sozusagen über diese Wechselseitigkeit des pädagogischen Verhältnisses muss, das macht eine emanzipatorische Pädagogik aus, muss es sozusagen ein Ausgangspunkt sein für eine Veränderung, die alle in die Lage versetzt, selbst, jetzt immer abstrakt gesprochen, selbst Regierende werden zu können. Das ist nicht sozusagen so gemacht, so, und natürlich sind die Anordnungen erstmal so, dass sozusagen es Gewissensvorsprünge gibt, Erfahrungsvorsprünge etc. Die sollen auch nicht negiert werden, also sozusagen eine pädagogische Anordnung, die so aussieht, es gibt, ich weiß nicht, ob jemand von euch sich mit Jacques Rancière schon mal auseinandergesetzt hat, der geht da ganz radikal ran, der sagt, es gibt von ihm einen Text, der heißt der unwissende Lehrmeister, der sagt, der beste Lehrmeister ist der, der sich als Unwissender dahinstellt. Also er hat dann so ein historisches Beispiel, wo jemand, ein Hochschullehrer in Belgien, seinen Schülern Französisch beibringt, ohne selber Französisch sprechen zu können. Das ist sozusagen der unwissende Lehrmeister, und er sagt sozusagen, wir müssen von vornherein dieses Gegenüber sprengen. So weit würde man mit Gramsci nicht gehen. Gramsci sagt sehr wohl, dass es sozusagen auch in emanzipatorischen Bewegungen Führungsverhältnisse geben muss, aber es kommt darauf an, und das entscheidet eben emanzipatorisch von herrschaftlichen oder bürgerlichen Formen, welche Art dieses Führungsverhältnisses ist. Okay. Könnt ihr noch? Dann geht es jetzt weiter. Wir kommen jetzt aber, die Dinge sind nicht leicht. Gerade was sozusagen das Gegenüber von Führenden und Geführten angeht. Deswegen kommen wir zu 4. Gegen hegemoniale Politik im pädagogischen Spannungsfeld von Führenden und Geführten. Ich habe das jetzt schon ein bisschen angedeutet gehabt, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen systematischer. Pädagogische Verhältnisse sind stets Führungsverhältnisse, und auch ein emanzipatorisches Lehr-Lern-Verhältnis bleibt durch das Gegenüber von Lehrenden und Lernenden bestimmt. Die Pädagogik gründet in ihren klassischen Konzeptionen maßgeblich auf der Festschreibung dieser Beziehung, während demokratische und reformpädagogische Ansätze auf die Überwindung der Lehrer-Schüler-Dichotomie drängen. Also gerade die Reformpädagogik hat sich ja immer daran abgearbeitet. Ne? Ohne aber gänzlich aus dem bestehenden Ordnungsverhältnis ausbrechen zu können. Und auch Gramscis Aufforderung, die Regierten von, Zitat, die Regierten von den Regierenden intellektuell unabhängig zu machen, repräsentiert das pädagogische Paradoxon der Erzieher-Schüler-Beziehung. Appelliert sie doch an das Unabhängig-Machen, Und dieses Unabhängigmachen appelliert ja an einen Erzieher oder einen Aufklärer, einen Regierten, der die Geführten unabhängig macht. Der die Geführten in die Unabhängigkeit führen soll. Also selbst sozusagen das dieses Primat von Gramsci, ich zitiere es nochmal, die Regierten von den Regierenden intellektuell unabhängig zu machen. Das sagt er sozusagen, das ist das zentrale Primat für eine emanzipatorische Bewegung. Aber auch das setzt ja voraus, dass das jemand macht. Da ist also jemand schon unabhängig. Da ist also jemand in der Rolle des Aufklärers. Und damit hast du ja schon wieder dir sozusagen diese Dichotomie eingefangen. Du hast ja schon wieder jemanden, der führen muss, der erziehen muss. Also du willst Führungsverhältnis überwinden, kommst aber gleichzeitig nicht da raus, weil du hast immer schon jemanden, der führt. Und das ist sozusagen das pädagogische Paradoxon, mit dem wir konfrontiert sind, wenn wir emanzipatorische politische Bildung und Pädagogik betreiben. Das ist den, ich sag mal, ich spreche das jetzt mal in Schablonen, das ist den Bürgerlichen egal. Die wollen das nicht überwinden. Eine bürgerliche pädagogische Anordnung basiert darauf, dass Regierte und Regierende bestehen bleiben. Die Regierenden sollen sozusagen auf einer bestimmten Ebene gebracht werden, damit sie funktionieren für die neuen Produktionsverhältnisse. Ne? Also die müssen in Maßen schlau gemacht werden, damit sie sozusagen sowas wie Teamarbeit und Gruppenarbeit etc. können. So, aber sozusagen das Gegenüber soll bestehen bleiben. Die sollen sozusagen weiterarbeiten für die Ausbeuter jetzt mal, um in den Kategorien jetzt mal zu sprechen. So, ne? Aber das Verhältnis will Gramsci eben sprengen. Gleichzeitig ist er aber eben trotzdem in diesem Paradoxon noch drin. Deswegen beschäftigt ihn dieses Paradoxon, dass den anderen egal ist. Also hier ist das spezifische Spannungsfeld auszumachen, das einer emanzipatorischen politischen Bildungsarbeit eingeschrieben ist. Wir können nicht übersehen, so Gramsci, dass in dieser Gesellschaft tatsächlich Verhältnisse bestehen, und das gilt für Gramscis Gesellschaft ja noch viel mehr als für die unsere, tatsächlich Verhältnisse bestehen, die Regierte und Regierende, Führer und Geführte hervorbringen. Die der vorherrschenden Produktionsweise innewohnende Trennung geistiger und manueller Tätigkeit, also Kopf- und Handarbeit, ne, produziert eine herrschaftliche Gliederung der kulturellen und intellektuellen Institution, die als materielle Realität tagtäglich wirkt. Also auch emanzipatorische politische Bewegungen und Parteien müssen ihr Handeln hiernach ausrichten. Sie müssen im Ringen um Hegemonie immer auch Führungsverhältnisse gestalten. Sie sind aber zugleich aufgefordert, eine transformierende Kompetenz zu entwickeln, die Verhältnisse als historisch gemachte, nicht gottgegeben, nicht biologisch, sondern historisch von Menschen hergestellte Verhältnisse, als historisch gemachte zu kritisieren und in diesem Bewusstsein eine Praxis der Überwindung in Kraft zu setzen. Das sozusagen macht es aus. Und wenn wir jetzt eben diese Herausforderung, ne, diese transformierende Kompetenz zu realisieren, wenn wir diese Herausforderung ins politisch-pädagogische oder ins pädagogische übersetzen, dann muss es darum gehen, gesellschaftliche Führungsverhältnisse zum Zweck ihrer Überwindung in wechselseitige Lehr- und Lernverhältnisse zu transformieren, die Führung durch andere, Menschen oder Gruppen, überflüssig machen. Das bedeutet nicht mit Hilfe irgendwelcher pädagogischer Tricks, den Menschen Befreiung als Lernziel aufzunötigen, sondern an ihren Interessen anzuschließen und sie kritisch auszuarbeiten und zu erweitern. Die Akteure emanzipatorischer politischer Bildung sind so fortlaufend dazu aufgefordert, ihr eigenes pädagogisches Handeln ebenso wie das Wirken politisch-pädagogischer Institutionen und Bewegungen auf die Zielperspektive der Überwindung von Regierung und Führungsverhältnissen kritisch zu hinterfragen. Also ich wiederhole mich jetzt nochmal ein bisschen, ne? Aber das ist so der Punkt. Für eine solche emanzipatorische Bildungspraxis ist nun entscheidend, dass das pädagogische Verhältnis nicht als eine lineare, ausschließlich von oben nach unten wirkende Beziehung auszumachen ist, wie es in den klassischen bürgerlichen Bildungsverständnis konstituiert ist, wo auf der einen Seite der Erzieher als ein vollkommenes Subjekt behauptet wird, während auf der anderen Seite der zu Erziehende als ausschließlich unvollkommenes, zu formierendes Objekt dargestellt wird. Dieser Dichotomdeutung stellt Gramsci ein Verständnis entgegen, das auf die Wechselseitigkeit des pädagogischen Verhältnisses verweist. Denn, Zitat Gramsci, das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist ein aktives Verhältnis wechselseitiger Beziehung und deshalb ist jeder Lehrer immer auch Schüler und jeder Schüler Lehrer. Gramsci übernimmt diese Lesart aus reformpädagogischen Ansätzen seiner Zeit. Ihr Ausgangspunkt sind jedoch vor allem die marxischen Feuerbach-Thesen. In seiner dritten These über Feuerbach formuliert Marx unter Rückgriff auf das erzieherische Verhältnis, das Zitat kennt ihr wahrscheinlich, Zitat Marx, die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert wird und der Erzieher selbst erzogen wird. Also damit auch gegen diesen objektivistischen Materialismus. Also er sagt, die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände, die vergisst, dass sie selber Teil der Veränderung der Umstände ist. Die diese alte objektivistische Lehre stellt sich außerhalb des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs. Sie sagt, da ist Gesellschaft und hier bin ich. Und ich habe, however, irgendwie die Erkenntnis gewonnen, dass Gesellschaft so zu gestalten ist. Und das mache ich jetzt mal. So, bumm, bumm, leg mir das zurecht. Und da sagt Marx, oder in dieser Feuerbach-These, nee, so funktioniert das nicht. Du bist auch Teil von Gesellschaft. Und du bist in dem Veränderungsprozess. Du bist selber Erzieher, der erzogen wird. Du bist selber in dem Veränderungsprozess drin. Und wenn du Revolution machst, wenn ihr Revolution macht, wenn ihr Gesellschaft verändert, verändert ihr euch selber. Das könnt ihr vorher gar nicht entwickeln. Ja, ne? Ihr könnt sozusagen ein paar Gesetzmäßigkeiten, ein paar Richtlinien so darstellen. Aber sozusagen in dem Revolutionsprozess veränderst du dich selber als Revolutionär. Und all ihr Dödels, die daherkommen und sagen, so ist es und so wird es sein, Quatsch. Ne? Also, folglich kann der Erzieher, oder wir können auch allgemeiner sprechen, die Partei, die soziale Bewegung, der Hegemon, also gemeinhin jeder Akteur, der verändert in Gesellschaft eingreift, sich nicht außerhalb des Veränderungsprozesses konstituieren und auch jede Politik, die auf die Umkehrung der vorherrschenden pädagogischen Bildungsstruktur zielt, ist Teil dieser Dialektik. Davon ausgehend, dass der Lehrende ebenso wie der Lernende keine feststehende Größe ist, dass beide vielmehr im gesellschaftlichen Veränderungszusammenhang stehen, gilt es, die Dialektik pädagogischer Führungsverhältnisse aufzunehmen und in politisches und organisatorisches Handeln zu übertragen. Für die gegenhegemonialen Akteure im zivilgesellschaftlichen Stellungskampf bedeutet das vor allem, dass sie eine pädagogische Handlungskompetenz entwickeln müssen, die zwar den eigenen gesellschaftlichen Führungsanspruch begründet und vertritt. Also wenn ich in Gesellschaft, wenn ich sage, irgendwie als Antifa-Gruppe XY, ich will irgendwie eine Veränderung von Gesellschaft, ich habe Kritik an Gesellschaft, dann gehe ich natürlich in Gesellschaft rein und habe eine Vorstellung, habe auch einen eigenen Führungsanspruch. Ne? Also ich habe sozusagen, ich habe die Vorstellung, dass sozusagen irgendwie Schengen verschwinden muss und Dublin 2 und sozusagen Gesellschaft offen für Migration sein muss und dann muss ich Gesellschaft umgestalten. Also ich habe schon so einen Anspruch auf gesellschaftliche Veränderung. Den kann ich auch nicht negieren, das wäre ja Quatsch. Ne? So, aber also ich gehe mit diesem gesellschaftlichen Führungsanspruch in die Gesellschaft hinein. Aber ich muss mich sozusagen, wenn ich Gesellschaft verändern will, immer darauf einstellen, dass sozusagen Veränderung auch Selbstveränderung im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang bedeutet, in der politischen Praxis. Ich kann nie sozusagen bei einem Punkt stehen bleiben, sondern muss immer auch das pädagogische Verhältnis so nutzen, dass ich mich selber verändere. Also das ist sozusagen die Wechselseitigkeit in die andere Richtung, vom Objekt, also vom Erzieher her gedacht. Als kollektiver Erzieher, ne? Also sag mal, eine Antifa-Gruppe, die Gesellschaft verändern will, ist auch mit Gramsci gedacht ein kollektiver Erzieher, der in Gesellschaft reingeht. Also nochmal zusammenfassend, das ist jetzt ein bisschen Wiederholung, aber vielleicht manchmal, Gramsci betont ja auch, dass Wiederholung ein wichtiges didaktisches Moment ist, dann mache ich das auch mal. Für die gegenhegemonialen Akteure im zivilgesellschaftlichen Stellungskampf bedeutet das vor allem, dass sie eine pädagogische Handlungskompetenz entwickeln müssen, die zwar den eigenen diesen Anspruch, also dieser Führungsanspruch, aber auch so viel Offenheit und Anbindung an das gesellschaftliche Werden verleiht, dass sich ein tatsächliches Verhältnis der Repräsentanz herausbildet, bis hin zur Aufhebung der Notwendigkeit von Führung überhaupt. Also auch hier diesen Moment der Repräsentanz. Das ist ja auch so ein großes, das wisst ihr, stimmt, innerhalb der Linken die Debatte um, wer repräsentiert wen eigentlich, wer spricht für wen. Und Spivaks Frage, can the subaltern speak? Sagte, nein, die Subalterne kann nicht sprechen. Nicht, weil sie nicht sprechen kann, nein, weil sie immer repräsentiert wird von den Führenden. Das ging dann gegen Foucault und so die führenden westlichen Intellektuellen. Denen sagt sie, ey, ihr spricht immer für die Subalternen, ihr repräsentiert sie. Aber dieses Repräsentationsregime erlaubt den Subalternen gar nicht, sich selber zu repräsentieren. Und da haben wir genau dieses Verhältnis von Führung und Geführtwerden drin. Die führenden Intellektuellen des Westens begeben sich auf den Standpunkt, das ist Spivaks Kritik in dem Fall, kann man diskutieren, ob das ist, begibt sie auf den Standpunkt, dass sie die sozusagen Führung auf Dauer stellen, dass sie sich in die Position des Führungs gegenüber den Subalternen stellen und damit ein Führungsverhältnis schaffen, dass es den Subalternen nicht erlaubt, sich selber zu repräsentieren. The subaltern cannot speak. Die Subalternen können nicht sprechen in diesen Repräsentationsverhältnissen. Wir können statt Repräsentationsverhältnis auch den Begriff des pädagogischen Verhältnisses nehmen. Ich glaube, da fehlt noch so ein Element, Man könnte ja sagen, na gut, dann sprechen eben Foucault und was weiß ich, Deleuze, aber dann können ja die Subalternen zeitgleich sprechen. Aber ich glaube, hier bei Spiva geht es ja darum, dass wer sich Gehör verschaffen kann. Hm. Also selbst wenn sie sozusagen die Subalternen können sprechen, aber sie werden nicht gehört. Hm. Weil eben durch die Macht, Medien, Aufmerksamkeitsanordnung, ja, genau kein Platz für sie entsteht. Hm. Ja, das ist so meine Meinung. Ich denke eben auch, weil eben die westlichen Intellektuellen, die als Befreier für sie sprechen, also bei ihr jetzt, ich formuliere sie sicherlich zugespitzt. Die Frage wäre eben mit Gramsci, ich weiß nicht, ob mit Spivak, da bin ich aber mit Gramsci, würde man sagen, es geht gar nicht darum, Foucault sozusagen diesen Führungsanspruch abzusprechen, sondern genau zu gucken, was für ein Charakter von Führung ist das? Ist in diesem Führung, in deinem Sprechen, in deiner Politik, in deiner Philosophie, in deinem Auftreten, lieber Herr Foucault, ist da angelegt, dass die Geführten auf eine Ebene kommen, dass sie sich sozusagen selber führen können, dass sie sozusagen dieses Moment der Selbstemanzipation realisieren können? Oder ist da entsprechend so angelegt, dass die Geführten eigentlich da bleiben, wo sie sind? Das wäre dann die Frage. Also mit Gramsci wäre nicht zu sagen, irgendwie Foucault, du sollst nicht mehr sprechen, du sollst nicht mehr führen. Und mit Gramsci wäre nicht zu sagen, Linkspartei, meinetwegen, du sollst nicht mehr sprechen, du sollst nicht mehr führen, sondern Linkspartei, wie funktionierst du eigentlich? Gut. So, und jetzt können wir entweder, ich weiß gar nicht, wie spät das jetzt ist. 15:37. Genau. Also ich kann euch jetzt noch vorführen, wie Gramsci das entlang von zwei Kategorien macht. Also nämlich diese Frage ist bei Gramsci an vielen Punkten drin, taucht mehr oder weniger, also diese pädagogische Paradoxon nenne ich es jetzt mal, die Herausforderung für emanzipatorische Bildung und Politik. Die ist bei Gramsci an vielen Punkten drin, verstreut, aber ich glaube, am verdichtesten ist sie bei seiner Kategorie des Alltagsverstands und bei seiner Kategorie des organischen Intellektuellen, beziehungsweise ich würde es ein bisschen zuspitzen auf seine Kategorie des demokratischen Philosophen. Und das könnte ich jetzt abschließend noch vorstellen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass sozusagen die Ebenen, auf denen Gramsci Fragen von Hegemonie diskutiert, sind sozusagen eine strukturelle Ebene, Staat-Zivilgesellschaft, auf der Handlungs- und Subjektebene oder auf der Akteursebene intellektuellen Theorie und auf der Handlungs- und Subjektebene eben Alltagsverstand. Also das sind sozusagen Ebenen, auf denen er versucht zu verstehen, wie sich Hegemonie konstituierte. Und natürlich damit verbunden auch immer, wie sich sozusagen Gegenhegemonie konstituieren kann. Also was müssen wir bespielen, sage ich jetzt mal, um sozusagen eine andere Gesellschaft zu erringen. Und das sind dann eben die unterschiedlichen Ebenen. Zu Staat und Zivilgesellschaft habe ich jetzt nicht so viel gesagt, eben nur die paar Stichworte. Es gibt ja auch eine breite staatstheoretische Debatte, die von Gramsci ausgeht, etc., also insbesondere von der Regulationsschule und so, das ist euch vielleicht auch bekannt. Aleksandrowitsch ist jemand, der viel staatstheoretisch mit Gramsci argumentiert. Was manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird, finde ich, ist in der Tat seine Kategorie des Alltagsverstands, die kritische Psychologie, also der Ansätze, die von der kritischen Psychologie um Holzkamp kommen, die greifen auch durchaus nicht immer Widerspruch, also nicht immer sozusagen 1:1, aber doch irgendwie sehr interessiert auf Gramsci zurück. Das ist natürlich vor allem Frege Haupt zu nennen, die er bei Holzkamp promoviert hat. Aber und seine intellektuelle Theorie ist eigentlich auch recht prominent. Ja. Noch einen Schritt zurück. Also ich habe den Eindruck, dass Gramsci beides irgendwie meint. Ich sehe da so einen Widerspruch. Hm? Also einerseits soll das Verhältnis von Geführten und Führenden überwunden werden und diese Binarität. Und gleichzeitig habe ich aber jetzt gehört, dass er sich doch vorstellt, dass es wohl Lehrende und Lernende gibt, aber dass das Verhältnis binär bleibt, aber die Richtung eine andere ist. Hm. Genau, damit hast du im Prinzip dieses Paradoxon beschrieben. Und das ist mir gegen darzustellen und das glaube ich auch Gramsci versucht zu thematisieren, weil also wir sind in Verhältnissen drin, in denen es, also wir sind erstmal in herrschaftlichen Verhältnissen drin, in denen es Führende und Geführte gibt. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind auf, basieren auf Arbeitsteilung, insbesondere zu Gramsci's Zeit natürlich ganz klassisch Kopf- und Handarbeit. Heute wäre nochmal neu zu diskutieren. Heute gibt es sozusagen von oben die Anrufung der Selbstregulierung, ne? Also sozusagen das, was die gouvernementalen Debatten thematisieren, was heute eigentlich führen und geführt werden heißt, wo Selbstführung als herrschaftsmächtiges Moment reinkommt. Macht die Sache nochmal wieder komplizierter. Aber erstmal sozusagen in Gramsci's Kontext ist es natürlich so, dass es Führende und Geführte gibt. Da kommen wir erstmal nicht raus im ersten Schritt. Dem müssen wir als emanzipatorische Bewegung uns auch stellen. Wir können nicht einfach sagen, jetzt sind wir alle gleich und setzen uns in den Stuhlkreis und tamam. So, sondern es ist schon so, dass diese Verhältnisse bestehen, aber wir müssen Umgang damit entwickeln. Und da ist dann eben entscheidend, wie gesagt, es ist ein Umgang, der die Verhältnisse auf Dauer setzt, der sie biologistisch legitimiert, der sie sozusagen als historisch gegeben legitimiert, der sagt, das ist strukturell notwendig. Oder ist es ein Umgang, der sagt, nee, das sind sozusagen von Menschen geschaffene Verhältnisse, die einen Herrschaftszweck haben und wir müssen gemeinsam gucken, dass wir sie sukzessive überwinden und all unsere Praxis ist dahingehend zu hinterfragen, ob sie diesem Ziel der Überwindung dient, ob sie dem Ziel dient, diese Dichotomie zu sprengen. So. Gramsci selber sieht zum Beispiel auch, und das hatte ich angedeutet, dass die bürgerliche Herrschaft sich die Wechselseitigkeit von Führungsverhältnissen und des pädagogischen Verhältnissen sehr wohl zu Dienste macht. Das habe ich jetzt, hatte ich damit versucht zu verdeutlichen, dass die bürgerliche Herrschaft immer auch eine, und da sagt Gramsci, das ist eben anders als alle anderen bisher bestehenden feudale Herrschaft zum Beispiel, alle bisher bestehenden Herrschaftsformen, dass die bürgerliche Herrschaft sich eben als lernfähige Herrschaft gezeigt hat, die eben von unten lernt. So, die haben sozusagen damit ein Stück weit diese Dichotomie, dichotomische Gegenüberstellung überwunden und haben das wechselseitige Verhältnis für sich nutzbar gemacht. Das haben die sozusagen, das ist eine Herrschaftskompetenz der bürgerlichen Herrschaft, sagt Gramsci. Ist das nachvollziehbar, was ich damit meine, wenn ich sage, dass die Herrschung von den Beherrschten lernen und dass sie sozusagen so einen Moment der passiven Revolution darüber realisiert haben, dass sie dann Forderungen von unten in das eigene herrschaftsmächtige Projekt mit aufnehmen? Ja, aber sie lernen halt nur bis zu einer bestimmten Grenze. Also sie lernen, ich würde sagen, einerseits wird das gelernt, was für den Kapitalismus fruchtbar gemacht werden kann und zweitens das, was Revolution verhindert. Also man führt jetzt irgendwie, es sind ja jetzt nicht überall Kollektivbetriebe oder es gibt nicht überall Pläne mit gleich vielen Stimmen, sondern es wird so weit gemacht, dass der Dampf dass der revolutionäre Dampf rausgenommen wird. Genau, sie lernen in ihrem Interesse natürlich. So, also sozusagen lernen manche jetzt hier nicht sozusagen, auch nicht normativ gesprochen, wer lernt, tut Gutes, sondern sie lernen natürlich sozusagen, um ihre, ja, sozusagen, um ihre Herrschaftsbestandsfähigkeit, Bestandsfähigkeit auf Dauer zu setzen. Und sie machen das ja auch nicht, sozusagen das bürgerliche Subjekt ist in dem Sinne auch nicht das böse Subjekt, das dann genau überlegt, strategisch, ich lerne jetzt so viel bis Punkt B, dann kann ich die anderen beherrschen, sondern die sind sozusagen in ihrem eigenen Lernprozess natürlich auch der Überzeugung. Ich behaupte das, begebe mich auf einen anderen Standpunkt, aber wir sind natürlich in dem eigenen Lernprozess der Überzeugung, dass sie das Richtige und dass sie etwas Gutes tun, dass sie für alle etwas Gutes tun, dass die Gesellschaft sich nicht weiterentwickeln kann als bis jetzt. So, dass es sozusagen diesen utopischen Entwurf, wie ich ihn jetzt skizziere, nicht geben kann, sondern sozusagen es gibt eine klassische sozialdemokratische Position im Prinzip. Wir können an einem bestimmten Punkt Gleichheit realisieren oder Emanzipation realisieren, aber dann kommt es irgendwie auch nicht weiter. Das ist nicht, weil die böse sind, sondern es ist sozusagen eine Frage von auch, ja, wie man miteinander diskutiert, von Überzeugungen, von Einsichten in Gesellschaft. So, ne? Deswegen würde ich mich auch nicht auf den, will ich jetzt auch keine perfide Verschwörungstheorie machen, das sind jetzt diese derben Erzieher, die jetzt genau sozusagen lernen von unten und genau einzubinden wissen, das ist denen als Subjekt wahrscheinlich auch gar nicht so bewusst. So, ne? Und auch zum Beispiel, wenn man das an Personen und Persönlichkeiten oder politischen Biografien festmacht, nehmen wir mal die Partei Die Grünen und ihre Entwicklung aus der 68er-Bewegung. Die sind natürlich mit ihrem Anti-Etatismus, mit ihren Forderungen an Autonomie, mit ihren Gedanken zu Geschlechterverhältnissen und Ökologie, sind sie natürlich, haben sie erreicht. Also sozusagen, sie haben sich in dem Sinne nicht verraten. Nur eben vor 30 Jahren war das, Ihre Vorstellung von Autonomie und Kritik des Staates war sozusagen vor 30 Jahren zu dem bestehenden Herrschaftsverhältnis antagonistisch. Da waren Sie sozusagen außerhalb der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Die Gesellschaft hat sich aber seitdem verändert. Heute sind Sie die Spitze der Modernisierung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Damit haben die einzelnen Subjekte sozusagen sich nicht verraten. Die haben dieselben Positionen noch. Also ein Joschka Fischer hat wahrscheinlich eine ganz ähnliche Position wie vor 30 Jahren, als er in Frankfurt unterwegs war. Na, also das wollte ich damit so ein bisschen verdeutlichen, dass sozusagen dieser Transformationsprozess ein Lernprozess von unten ist, den die Subjekte natürlich auch mitgehen. Und deswegen wäre es dann auch albern, jetzt herzukommen zu sagen, du hast die Revolution verraten. Wer hat seine Inhalte eigentlich nicht verraten? Aber wir müssen sozusagen neu über Inhalte sprechen und sozusagen ein bisschen neu sozusagen einen Schritt weitergehen. Also ist es so, dass Gramsci auch thematisiert, die Mittel, mit denen also Wissen vermittelt wird. Also so im Sinne von, das pädagogische Verhältnis, wenn ich das verstanden habe, ist bei ihm eben auch sozusagen, welche didaktischen und pädagogischen Mittel benutze ich. Und das erinnert mich an so einen sehr bekannten Spruch von Audre Lorde, einer schwarzen Feministin, Autorin und so weiter, die sagt, da geht irgendwie so ein Satz und der geht so, for the master's tools will never dismantle the master's house. Ins Deutsche in etwa, denn die Werkzeuge der Herrschenden, also Master würde ich als Herrschende übersetzen, werden nie entkleiden das Haus der Herrschenden. Und ich mich erinnere das eben an das, was Gramsci anspricht. Also wenn wir Dominanz kritisieren oder Autorität, dann können wir das nicht auf eine autoritäre oder dominante Art tun, was ich halt als Thema in sehr vielen Organisationen bei Linken sehe, so, wo man halt sehen kann, wie wird kritisiert. Hm. Ist das etwas, was Gramsci auch meint mit pädagogischem Verhältnis? Ja, beziehungsweise was ich sozusagen oder was wir aus Gramsci schließen können, wobei man sozusagen dieser anti-autoritäre Reflex ist ja erstmal jetzt nichts Neues sozusagen, das ist ja auch im Moment der anti-autoritären Pädagogik. Und man würde aber mit Gramsci entscheidender bei Gramsci ist und irgendwie vielleicht im Moment ist das in der anti-autoritären Pädagogik in der anderen, nämlich im Sinne von laissez-faire, eine Überbetonung findet, ist sozusagen dieses gänzliche Negieren von Führung oder von Autorität. Und das macht vielleicht Gramsci auch nochmal aus, dass er sagt, nee, Führung und Autorität ist notwendig auch und wenn du die Gesellschaft verändern willst, musst du um Führung ringen in der Gesellschaft. Du musst erstmal mit diesem Standpunkt auch reingehen. Nur die Frage ist eben, welche Art das Führungsverhältnis ist. Während sozusagen in einem klassisch anti-autoritären, libertären Standpunkt, dass hier eher der Punkt ist, nee, es wird gänzlich, wir wollen überhaupt keine Führung und wir sagen jetzt, nee, wir schaffen jetzt Führung ab und wir ordnen der klassische Kinderladen der 60er Jahre. Sozusagen der Erzieher tritt als Erzieher nicht mehr auf, sondern er schafft nur den Rahmen, dass die Kinder sich als Kollektiv konstituieren. Das ist ja in mancherlei Hinsicht gescheitert. Andere sagen, das ist nicht gescheitert, weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass es auch gescheitert ist. Und bei Gramsci ist es so, dass er zum Beispiel auch in seiner Auseinandersetzung mit der Schulreform von Gentile auch sich sehr konkrete Überlegungen macht, wie Grundschulpädagogik aussehen soll. Und es gibt ein Buch eines Kanadiers, das hat er Anfang der 70er geschrieben, Harold Enstwill, Enstwille, und das hat den Titel, glaube ich, irgendwie sinngemäß autoritäre Pädagogik als Teil der Revolution oder so. Und da kritisiert er Gramsci dafür, wie er dort in diesem Paragraphen Grundschulpädagogik denkt. Wie denkt er sie? Er denkt sie so, dass er sagt, gerade für die Kinder der Arbeiterklasse, die nicht über, und das ist bemerkenswert, einige Formulierungen, wenn ihr die lest, dann kriegt ihr teilweise einen Schreck, wie dicht, teilweise wörtlich dicht, obwohl das natürlich nicht geht, wie wörtlich dicht die an Bourdieu dran sind. Also er beschreibt darin, dass gerade für die Kinder der Arbeiterklasse es eben nicht möglich ist, weil sie eben nicht das Gepäck von zu Hause mitbekommen, weil sie nicht mit der Luft sozusagen das bürgerliche Milieu und das bürgerliche Bildungsmilieu einarbeiten, dass es für diese Kinder eben nicht möglich ist, eine laissez-faire, anti-autoritäre Pädagogik zu machen, sondern dass die erstmal ganz elementare Dinge lernen müssen, dass sie auch solche Dinge in diesem Grundschulalter wie Disziplin lernen müssen. Die müssen erstmal lernen, überhaupt zu sitzen, zuzuhören, konzentriert zu schreiben, also all diese elementaren Kompetenzen, die das bürgerliche Kind aus dem bürgerlichen Haushalt mitbekommt, denen müssen, und wir sprechen jetzt über die Zeit 20er Jahre, Gramsci kommt Sardinien, große Analphabetenrate, da ist gar nichts mit Bildung zu Hause und so, da wird auf dem Land, da wird auf dem Acker gearbeitet. Also dass diese Kinder, wenn die in die Schule kommen, die können erstmal mit einer bürgerlichen Reformpädagogik wenig anfangen, sondern da muss erstmal ganz grundsätzlich was stattfinden. Und dann, wenn das erstmal sozusagen so ein Lernen, also auch vom, er spricht auch davon, vom körperlich-physischen Prozess, wenn das erst realisiert ist, dann können sie sozusagen in so eine freiheitliche Bildung, Pädagogik übergehen. Dieser Enswil hat ihn ein bisschen kritisiert, er hat gesagt, das ist ein autoritäres Pädagogikmodell, das du hast. Ne? Andere haben gesagt, hey, denk mal nach. So, ne? Und, also es gibt eine Debatte innerhalb der kritischen Pädagogik darüber. Also vielleicht ein bisschen zu deiner Frage. Tja. Gut. Noch mehr Fragen zu diesem ersten Teil. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jetzt zu Alltagsverstand kommen. Also Gramsci versteht, und das ist eben der Punkt jetzt 5, der Alltagsverstand, Senso Comune auf Italienisch, halt, ist manchmal ganz gut, sich die italienischen Begriffe, weil sie im Deutschen so eine komische Konnotation haben. Es gibt zum Beispiel auch die deutsche Übersetzung des gesunden Menschenverstand. Da denkt man natürlich gleich, oh Gott, was ist denn das für eine biologistische Begrifflichkeit? Wenn man dann aber sich so Buono Senso, das im Italienischen, und da hat das gleich eine ganz viel breitere Bedeutung. So, ne? Aber der Alltagsverstand, Senso Comune, als Ausgangspunkt und Terrain politischer Bildung, Pädagogik und Gegenhegemonie, der 5. Punkt. Und Gramsci versteht unter dem Alltagsverstand zunächst ein fragmentarisches, widersprüchliches und handelnorientiertes Bewusstsein, das sich aus unterschiedlichen Teilen zusammensetzt, aus verschiedenen Quellen speist. So versammelt der Alltagsverstand widersprüchlich angehäufte Erfahrungen aus verschiedenen historischen Epochen und Bewusstsein, die nach Bedarf deutend und interpretierend angewendet werden. Ihm gehören, Zitat Gramsci, Elemente des Höhlenmenschen und Prinzipien der modernsten und fortgeschrittenen Wissenschaft an. Der Alltagsverstand ist zum einen auf bornierte Weise neuerungsfeindlich und konservativ, ist die ideologische Aufprallfläche einer fremdbestimmten und herrschaftlichen Vergesellschaftung, in der sich Subalternität von unten formiert, also auf der einen Seite fremdbestimmt, neuerungsfeindlich, konservativ, auf der anderen Seite ist er Ausgangspunkt des Bruches und der emanzipatorischen Umgestaltung von Gesellschaft, wo der gesunde Kern des Alltagsverstandes wirkt, der auf Experimentiergeist und unmittelbarer Realitätsnähe basiert. Er ist also Ausgang sowohl kritischer als auch rückwärtsgewandter und reaktionärer Einsichten in das gesellschaftliche Werden. Ich weiß nicht, ob sich das mit Erfahrungen von euch deckt, wenn, also zum einen, wir alle haben Alltagsverstand in unterschiedlicher Weise, wir haben aber auch unterschiedlicherweise korrekt ausgearbeitetes Verständnis von Dingen. Also wir, die wir sozusagen eine Hochschule sind, haben gelernt, den Alltagsverstand kohärent zu entwickeln und sozusagen bestimmte Wissensformen zu verdichten. Trotzdem sind wir auch nicht frei von Alltagsverstand in ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit Leuten, die sozusagen, wenn man diskutiert auf der Ebene von Alltagsverstand, dann ist mir das schon ganz oft so gegangen, dass ich gedacht habe, oh Gott, wie kann, ne, was ist das für eine fürchterliche Einsicht? Und fast in demselben Satz kommt was, wo ich denke, boah, genau, ja, das ist es. Da ist es schon wieder sozusagen total kritisch und weit. Also ich habe ganz oft die Erfahrung, wenn ich mit Leuten diskutiere, so, die sozusagen auf der Ebene des Alltagsverstandes, über Politik vor allem, ne, über Ausländer oder über Politik, über die da oben oder so, dass man immer denkt, so, boah, genau, das ist es, da ist ganz viele kritische Einsicht, aber gleichzeitig auch ist es häufig der Fall, dass man denkt, das ist ja irgendwie Mittelalter. So, ne? Und das versucht Gramsci da ein bisschen zu beschreiben, sozusagen, dass der Alltagsverstand widersprüchlich zusammengesetzt sind, dass es Elemente des Höhlenmenschen sind und eben Elemente, die auf dem absolut fortschrittlichen Reflexionsstand sind. Der Alltagsverstand ist dabei nicht einfach beliebig, sondern durchaus funktional. Er erlaubt den Subjekten, sich in einer widersprüchlichen und dynamischen Welt zu bewegen und die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Denn der Alltagsverstand ist keine nur gedanklich-geistige Ebene, sondern er ist stets an praktische Verhältnisse und gemachte Erfahrungen angebunden und vermittelt. In mancher Hinsicht ist die Kategorie des Alltagsverstands damit ein ideologietheoretischer Gegenbegriff zum Konzept des falschen Bewusstseins, das es im besten Fall aufzuklären gilt. Doch, und das jetzt zum Unterschied, statt nach falschen oder richtigen bzw. wahren Inhalten und Einsichten zu suchen, und in Klammern formuliert, wer entscheidet eigentlich darüber, was, welche Einsicht wahr, richtig oder nicht richtig ist, also statt nach dem falschen oder richtigen Bewusstsein zu suchen, liegt der Fokus bei Gramsci auf der gesellschaftlichen Funktion des Alltagsverstandes. Er wird als Moment hegemonialer Vergesellschaftung verstanden, den es in seiner gesellschaftlichen Eingebundenheit zu analysieren und zu verstehen gilt. Das bedeutet für Gramsci vor allem, die Blockierungen und Widersprüche aufzuspüren, die der gesellschaftlichen Verallgemeinerung kritisch-kollektiven Bewusstseins- und Bildungsprozesse entgegenstehen. Also ich habe jetzt bewusst mal auch dieses Gegenüber, es gibt ja auch eine ideologietheoretische Kategorie, die in der Linken weit verbreitet ist, also die ideologiekritisch ist, und das ist ja eben auch bei Marx zu finden, aber auch eben andere Formulierungen, die Ideologie eher als Handlungsform andenken, aber es gibt eben auch die Kategorie des falschen und des richtigen Bewusstseins, und das ist insbesondere in der kritischen Theorie, also in der adornitischen Theorie, ja sehr stark in den Mittelpunkt gestellt worden, des notwendig falschen Bewusstseins. Und mit Gramsci oder auch an Gramsci anschließend Theoretiker, da ist insbesondere auch jemand wie Stuart Hall zu nennen, der sehr stark ideologietheoretisch auf Gramsci aufbaut, der will sagen, das ist Quatsch, mit der Kategorie können wir nichts anfangen. Wer bist du, dass du dich auf den Standpunkt stellst, oder wer sind wir, dass wir uns auf den Standpunkt stellen können, dass es richtig ist und dass es falsch ist, Bewusstsein. Wir müssen erstmal verstehen, was ist das für ein Bewusstsein und welche, wie funktioniert das, warum ist es und wie ist das Bewusstsein in Herrschaftsverhältnisse eingebunden? Welche Funktionen erfüllt das darin? Es bringt uns überhaupt nicht weiter zu sagen, richtig und falsch und wir haben den richtigen und wir müssen die jetzt irgendwie aufklären, sondern wir müssen gucken, warum ist dieses Bewusstsein, wie trägt dieses Bewusstsein dazu bei, subaltern zu sein? Wie trägt dieses Bewusstsein dazu bei, Herrschaft mitzustützen? Und welche Funktion hat dieses Bewusstsein? Und welches sind die Orte, wo das stattfindet? Es geht also nicht um erstmal, das ist eben dieser analytische Zugang. Es geht erstmal gar nicht darum, das in erster Linie zu bewerten. Natürlich muss man sagen, wenn jemand rassistisch ist, dass es rassistisch ist und das auch kritisieren. So, aber es geht vor allem auch darum zu verstehen, warum spricht der rassistisch und warum funktioniert die Gesellschaft so, dass Leute rassistisch sprechen müssen? Warum müssen die sich rassistisch positionieren? Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Oder ein ganz anderer Zugang zu der Frage. Ich kann sagen, du bist ein Rassist und ich erkläre jetzt kurz Gesellschaft, wie sie nicht rassistisch ist, aber dann bleibt man dabei stehen. Und ich glaube, dass es produktiver ist, auch für die Veränderung von Gesellschaft, mir immer auch die Frage zu stellen, warum handelt dieser Mensch eigentlich rassistisch und warum, welche Kontexte machen ihn zum Rassisten und dann sozusagen diese Kontexte zu verändern. Aber das ist ja kein Widerspruch. Also der Moment, dass überhaupt ich es erklärungsbedürftig finde, warum oder thematisierungsbedürftig, warum jemand rassistisch ist, ist ja der Moment des Gefühls, dass da was nicht stimmt. Weil sonst würde ich ja auch ausführlich erklären, warum die Fische vier Beine haben und die Wand hier steht. Also es sticht etwas hervor, da ist ein Moment der Irritation. Und der andere Punkt ist auch der, das widerspricht sich ja nicht. Ich kann ja sagen, hier stimmt was nicht, dann analysiere ich, warum sind Leute rassistisch, und dann kann ich mich positionieren im Sinne von, also ich glaube, falsches Bewusstsein meint ein Ungerechtigkeiten oder Unterdrückungen reproduzierendes Bewusstsein. Was ist dein Einwand? Was der Einwand ist? Ja. Also der Einwand ist, es muss sich nicht widersprechen. Du kannst sowohl sagen, ich kann sagen, ob ein Bewusstsein falsch oder richtig sind, und falsch in dem Sinne, als dass es unterdrückerisch ist. Und ich kann aber auch sagen, und warum ist aber dieses Bewusstsein trotzdem da? Also warum gibt es Rassismen? Gucke ich mir an. Aber es hindert mich nicht daran zu sagen, wie in der kritischen Theorie zu sagen, das finde ich aber falsch. Das widerspricht sich nicht. Also ich würde auch sagen, dass es sich nicht widerspricht, aber beide sind unterschiedliche Zugänge und sozusagen daraus sind unterschiedliche ideologiekritische Zugänge und unterschiedliche Konsequenzen, die ich dann aus diesen Zugängen ziehe, tätig sagen. Das kann ich dafür auch sagen, wenn ich weitermache. Ich sage mal sozusagen, eine ideologiekritische Zugang, der auf so diesen Begriff des falschen Bewusstseins basiert, würde im Prinzip darauf hinauslaufen, meines Erachtens, dass er den Alltagsverstand überwindet, ihn sozusagen austreibt, sozusagen ihn sozusagen negiert. Oder während sozusagen ein Zugang, wie Gramsci ihn hat, der würde sagen, es geht darum, mit dem Alltagsverstand nicht nur zu arbeiten, sondern es geht auch darum, das kommt auch vielleicht leider, und da haben wir auch wieder diese Wechselseitigkeit, es geht auch vom Alltagsverstand zu lernen. Der Alltagsverstand ist ganz widersprüchlich aufgestellt. Und es gibt sozusagen im Alltagsverstand ganz wichtige Momente drin. Und wir sozusagen als Menschen, die gemeinsam Gesellschaft verändern wollen, können das nicht ohne den Alltagsverstand. Nicht im Sinne von, um zu verstehen, wie die da unten funktionieren, sondern viel weitreichender. Um den Alltagsverstand selber auch als Korrektiv für uns selber zu nehmen. Weil im Alltagsverstand sind aufklärerische, materialistische, kluge Momente drin. Das ist Gramsci's Position, ja. Und zum gleichen Moment ist da reaktionärer Scheiß drin. Das ist so der Punkt bei Gramsci. Aber das ist ein bisschen anderer Zugang dann. Ich mache mal weiter in meinem Text. Gramsci unterstellt aber auch, dass die Subjekte bestrebt sind, die Zerrissenheit des Alltagsverstandes in Selbst- und Weltverhältnis. Also ich hatte ja beschrieben, dass sozusagen diese Zerrissenheit vorhanden ist. Dieses Selbst- und Weltverhältnis, in dem sind sie durch ihren Eintritt in die Gesellschaft von Beginn an ausgesetzt. Und diese Zerrissenheit zu überwinden, und Gramsci nennt das, sich kohärent zu arbeiten. Und erst dieses Kohärentarbeiten schafft die Voraussetzung, in gesellschaftliche Handlungsfähigkeit zu gelangen. Also sozusagen widersprüchliche Alltagsverstand wirft die Menschen auch immer wieder zurück. Weil sie, wenn sie sozusagen Gesellschaft ist, was dynamisch, verändert sich permanent. Und der Alltagsverstand hechelt da immer hinterher. Er kann eigentlich gar nicht verstehen, warum sich das und das, und gestern war doch das noch wahr, was heute falsch ist, und heute ist das falsch, was gestern wahr war. Und sozusagen da hinterherzukommen, ist, darum ringt eigentlich jedes Subjekt. Und jedes Subjekt unterstellt Kraft, ringt darum, den eigenen Alltagsverstand kohärent zu arbeiten, mit dem Ziel, gesellschaftlich handlungsfähig zu sein. Denn ein widersprüchlicher, ein inkohärenter Alltagsverstand führt in Subalternität, in politische Passivität und Resignation. Denn die Akteure verfügen nicht über ihr selbst, sondern sind, Konformist irgendeines Konformismus. Demgegenüber gilt es, das Bedürfnis zu unterstützen, dem eigenen Handeln eine bewusste Richtung zu geben, das heißt die eigene Weltauffassung bewusst und kritisch auszuarbeiten und folglich die eigene Tätigkeitssphäre zu wählen, an der Hervorbringung der Weltgeschichte aktiv teilzunehmen, Führer seiner selbst zu sein. Zitat. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller im Text voran, damit können wir am Ende ja vielleicht noch diskutieren. Eine emanzipatorische Politik und Bildung muss vom Alltagsverstand also ausgehen, so Gramsci. Dabei kommt es nicht darauf an, die Menschen zu belehren, sondern sie bei der Inventur ihres Alltagsverstandes zu unterstützen. In ihm finden sich eben auch Elemente, die reflektiert man sie im Zusammenhang, kritische Handlungsfähigkeit ermöglichen. Eine pädagogisch-bildnerische Arbeit steht so vor der Herausforderung, an den gesunden Kern, Buono Senso, des Alltagsverstandes anzuknüpfen, der durch Experimentiergeist und unmittelbare Realitätsbeobachtung angeleitet ist. Diesen zu entwickeln und kohärent zu arbeiten. Weil sogar jemand, der das ganz hervorragend macht, mit dem Alltagsverstand zu arbeiten, ist der sich vor einigen Tagen selbst aufgelöste Subkommandante Marcos. Wer mal sich ein bisschen die Texte von Marcos durchliest und wie er sozusagen mit den Indigenes arbeitet, Subkommandante Marcos ist ja ein Prof von der UNAM in Mexiko, im Original, so, der dann in die Wälder gegangen ist und irgendwie das als Intellektueller zum organischen Intellektuellen geworden ist und eben genau das gemacht hat, in einer bestimmten Weise mit dem Alltagsverstand gearbeitet hat. Und er hat es schon gelöst? Ja, er hat jetzt, vor kurzem habe ich jetzt, vor 3-4 Tagen habe ich auf Facebook eine Meldung gelesen, dass der Kommandante Magnus erklärt hat, er existiert ab sofort nicht mehr. Also sozusagen auch dieser Begriff der Subkommandante ist ja auch sozusagen, ne, ist ja auch eine Kritik des Repräsentations, des klassischen Repräsentationsregimes der alten Befreiungsguerilla. Also er sagt, ich bin nicht der Kommandante, sondern ich bin der Subkommandante und ich habe kein Gesicht, sondern ich habe eine Maske. Ihr kennt mich vielleicht an der Pfeife oder so. Also es ist ja auch eine Kritik an diesen alten, ne, viele überall an der Wand zu hängen. Also das jetzt aber nur nebenbei. Aber sozusagen der Subkommandante Markus hat, by the way, wenn man weiß, welche Person er ist, sehr intensiv Gramsci studiert und ist an die Wälder gegangen und hat das umgesetzt. So, und wenn ihr mal so seine Politik und der Zapatistas studiert, dann ist das Gramscianisch hoch drei. Das ist sehr spannend zu sehen, wie ganz vieles von dem, was bei Gramsci ist, da umgesetzt wird. Und wirklich auch mal ein experimenteller, sehr spannender Versuch. Okay, das war wieder eine Exkurs. Wobei Kohärenz hier nicht unterstellt, also Kohärenz, ne? Nochmal zu dem Begriff, wobei Kohärenz hier nicht unterstellt, dass die Welt und ihr soziales Werden im Grunde genommen einheitlich und überschaubar sind. Es geht also nicht darum, die Widersprüchlichkeit von Gesellschaft zu leugnen. Der Gedanke ist hier vielmehr, dass gerade durch die Tatsache des antagonistischen Werdens von Gesellschaft, des stetigen sich Veränderns der Arbeits- und Lebensweisen, alle Individuen permanent zur intellektuellen Kohärenzarbeit aufgefordert sind. Also man ist permanent, man kann eigentlich nicht stehen bleiben, weil die Gesellschaft so dynamisch ist. Also gerade die kapitalistischen Gesellschaften in ihren Werte- und Normenvorstellungen sehr dynamisch sind. So, noch ein Zitat. Die eigene Weltauffassung zu kritisieren, sich einheitlich und kohärent zu machen und bis zu dem Punkt anzuheben, zu dem das fortgeschrittenste Denken der Welt angelangt ist, der Anfang der kritischen Ausarbeitung ist das Bewusstsein dessen, was wirklich ist. Das heißt, ein Erkenne dich selbst als Produkt des bislang abgelaufenen Geschichtsprozesses, der in einem selbst eine Unendlichkeit von Spuren hinterlassen hat, übernommen ohne Inventarvorbehalt. Ein solches Inventar gilt es zu Anfang zu erstellen. Also ein solches Inventar gilt es zu Anfang zu erstellen. Das klingt jetzt so ein bisschen, Inventar ist ja ein Begriff sozusagen irgendwie, ne, was ist Inventar, was ist, steht bei mir im Haus, was sind für Möbel, sind da eigentlich, vielleicht kann man sich das so übersetzen. Und sozialpsychologisch gesprochen ist das sozusagen der Versuch, einfach mal selbst zu reflektieren, das kann aufs Individuum, aber kann auch auf sozusagen kollektive Prozesse übertragen werden. Wie bin ich eigentlich geschichtlicher Mensch? Also welche sozusagen geschichtlichen Positionen, welche Erfahrungen wirken eigentlich in mir? Gar nicht jetzt die Erfahrungen, die ich subjektiv gemacht habe, sondern die sozusagen historisch vermittelt werden. Das ist so Gramscis Gedanke. Und das zu verstehen, wie macht Gesellschaft nicht, wie bin ich eigentlich als gesellschaftlicher Mensch aufgestellt? Also Kritik und Reflexion des Alltagsverstandes, der Gewinn einer kritischen Kohärenz muss jedoch über die nur intellektuelle Dimension hinausreichen. Erst mit der Einbindung in kollektive gesellschaftliche Praxen, der erfahrenen Resonanz in sozialen und kulturellen Bewegungen entsteht die Voraussetzung für ein tatsächlich gegenhegemoniales politisches Arbeiten mit dem Alltagsverstand. So sind politische Organisationen, sei es Parteien, Initiativen oder Gewerkschaften, aufgefordert, dem Alltagsverstand Räume der kollektiven Bearbeitung und Reflexion zur Verfügung zu stellen, statt diesen wie so häufig unter dem Vorwand von Parteilinie oder politischer Korrektheit auszugrenzen. Also ich weiß nicht, ob ihr das aus eigenen Erfahrungen, ich zumindest kann mich, also ich bin so in Antifa-Zusammenhängen groß geworden früher und so in den 90ern. Und da hat man sehr schnell gelernt, was politisch korrekt ist, wie man bestimmte Dinge zu sprechen hat. Es gab immer so ein paar Leute, die waren schon ein, zwei Jahre länger dabei, die wussten genau, wie man die Sachen nennt. So, ne? Also nicht Ausländer, Migranten, nicht Asylanten, Flüchtlinge, alles richtig. So, ne? Aber das hat sehr schnell zu so einer Sprachpolizei geführt. Also man wusste sofort, wo die Fettnäpfchen sind, in die man sich nicht reinbegeben darf. Und es hat auch dazu geführt, dass man selber nicht mal vom eigenen Alltag. Der Alltagsverstand so deswegen einfach mal, wie ist jetzt gerade mein spontanes Gefühl dazu? Der wird da zurückgestellt, der hat keinen Raum. Sozusagen, der Raum ist primär da für ideologisch ausformulierte Konzepte, Handlungen, Parolen etc. Das ist so ein bisschen das Beispiel. Also das heißt nicht, dass jeder alles quatschen darf. Natürlich gibt es bestimmte Möglichkeiten, also gibt es bestimmte Grenzen, auf die sich so ein Kollektiv einigt, was, ne, worüber man spricht und in welcher Weise man spricht. So, ne? Aber es heißt eben auch, nicht nur sozusagen ideologisch linientreu zu sprechen. Und das ist auch gerade in diesen sogenannten anti-autoritären Zusammenhängen, in denen ich groß geworden bin, ist auch ziemlich viel Parteilinien, Anführungszeichen, immer da gewesen. Und insbesondere auch den Alltagsverstand wegzubügeln. So, gleichfalls ist der Alltagsverstand für Gramsci auch notwendiges Korrektiv zu intellektualistischen und praxisfernen Einsichten philosophischer Weltauffassung. Also jetzt ein bisschen Erinnerung daran, was ich am Anfang gesagt habe, so Philosophie der Praxis muss gesellschaftlich werden. Die pädagogisch-bildnerische Bearbeitung des Alltagsverstands zielt also nicht auf seine aufklärerische, objektivistische Überwindung, nicht darauf, den Alltagsverstand zu ersetzen oder ihn auszutreiben. Vielmehr gilt es, philosophische Weltauffassung und Alltagsverstand in eine wechselseitige, sich entwickelnde Einheit zu überführen. Die Erkenntnis der Feuerbach-Thesen, dass der Erzieher selbst erzogen wird, beinhaltet auf die eigene Weltauffassung gewendet die Aufforderung zur fortwährenden politisch-praktischen Genese und lernenden Selbstveränderung, sodass auch die Philosophie der Praxis, Zitat Gramsci, also der Marxismus, Zitat Gramsci, und das ist seinerzeit war das also Ketzerei, sowas zu behaupten, keine für sich stehende Realität behaupten kann, sondern sie muss sich im gesellschaftlichen, im geschichtlichen Bezug auf die Menschen, die sie verändern, fortlaufend entwickeln. So, ne, also weg von diesem Standpunkt der absoluten Wahrheit. Nur durch diesen Kontakt wird, Zitat wieder Gramsci, nur durch diesen Kontakt, also zum Alltagsverstand, wird eine Philosophie geschichtlich, reinigt sie sich von den intellektualistischen Elementen individueller Art und wird leben. Also intellektualistische Elemente sind so dieses passiv akkumulierte Bildungsgut im Elfenbeinturm, meint er damit. Diesen Sophismus. Individuelle Art und wird leben. Zitat Ende. Das heißt, die Philosophie der Praxis ist aufgefordert, auch und gerade im Verhältnis zum Alltagsverstand in einen Prozess der Selbstveränderung in der Veränderung der Umstände einzutreten. Also hier wieder Feuerbach, diese Selbstveränderung in der Veränderung der Umstände. Und das ist natürlich eine politisch-pädagogische Herausforderung auch, des Umgangs mit dem Alltagsverstand. Ihn nicht sozusagen von oben zu erklären, zu bilden, sondern so ein Wechselverhältnis zu realisieren. Elemente aufzunehmen, zu stärken, aber eben auch zu formieren. Gut, jetzt kommt das Letzte, das ist jetzt nicht mehr viel, zum demokratischen Philosophen. Das ist ein bisschen seine intellektuelle Theorie. Also abschließend kann man bei Gramsci eine idealtypische Figur des demokratischen Philosophen finden, die ich jetzt kurz vorstellen möchte, die zumindest einen Eindruck vermittelt, wie Gramsci auf der Akteursebene diesen pädagogischen Transformationsprozess durchdenkt. In seinen historischen Studien zur Herausbildung der Intellektuellen beschreibt Gramsci für seine Gegenwart die Entstehung eines neuen Typus des Intellektuellen, der dem traditionellen Intellektuellen, dem Denker, der im Elfenbeinturm philosophische Exzerpte verfasst, gegenübertritt. Sein Handeln, also dieses demokratischen Philosophen, ist durch eine erzieherisch-praktische Motivation angeleitet. Bereits zur Zeit der Turiner Rätebewegung sah Gramsci idealtypisch in den gewählten Vertretern der Arbeiterräte eine solche neue Schicht von Intellektuellen entstehen. Praktische Erfahrungen und politisches Bewusstsein vereint, nahmen sie eine organisierende und erzieherische Rolle in der Bewegung ein. Gleichzeitig zwang das aktive Verhältnis der politischen Auseinandersetzung und Kämpfe sie zur lernenden Selbstkritik und zur Vergesellschaftung ihrer Einsichten. Aus dieser Wechselbeziehung heraus realisiert sich dann auch der neue Typus des Intellektuellen, den Gramsci später in den Gefängnisheften als demokratischen Philosophen beschreibt. Zitat: Es verwirklicht sich das Lehrer-Schüler-Verhältnis im weitesten Sinn. Und in der Tat verwirklicht sich geschichtlich ein neuer Typus des Philosophen, der demokratische Philosoph genannt werden kann. Nämlich das Philosophen, der davon überzeugt ist, dass seine Persönlichkeit sich nicht auf eigene physische Individuen beschränkt, sondern ein tätiges gesellschaftliches Verhältnis der Veränderung der kulturellen Umwelt ist. Also da ist vieles von dem drin, glaube ich, was ich so dargestellt habe. Lehrer-Schüler-Verhältnis im weitesten Sinn, also das meinte die Wechselseitigkeit. Geschichtlich ein neuer Typus des Philosophen, der nennt ihn demokratischen Philosoph, also der Philosoph, der eben sagen, die Weltauffassung vergesellschaftet. Und individuell unterscheidet er sich eben, dass er nicht sich als Individuum denkt, dass sozusagen ein gottgegebenes Genie oder eine durch fleißige Arbeit gegebene Genie hat, sondern dass er immer auch ein Individuum ist, das in tätigen Gesellschaftsverhältnissen ist, das durch Gesellschaftsverhältnisse auch geschaffen wurde und das reflektiert. Und dass die Veränderung eben ein tätiges gesellschaftliches Verhältnis ist, eine Veränderung der kulturellen Umwelt ist, auch die Selbstveränderung. Das ist da alles, denke ich, drin. Also dieser demokratische... Der denkt sich dann auch als ein emanzipatorischer Lehrer. Oder so wie Gramsci ihn beschreibt, ja. Genau, er sieht sozusagen diesen neuen intellektuellen Typus hervor, sich herausbildend. Vor allem entfaltet er eine politisch-pädagogische Praxis, die im Kern darauf zielt, das herrschaftliche Gegenüber von Intellektuellen und Nicht-Intellektuellen aufzuheben. Wir können auch sagen, er arbeitet an seiner Selbstaufhebung, die sich dort realisiert, wo alle in den Genuss der Verwirklichung ihrer vollständigen intellektuellen Kompetenzen gelangen. Also das ist auch in seiner intellektuellen Theorie, die ich jetzt nicht großartig ausführe, aber Gramsci sagt, hat einen sehr breiten intellektuellen Begriff, er sagt, dass alle Menschen Intellektuelle sind. Alle Menschen sind Intellektuelle, nur nicht alle Menschen sind in der gesellschaftlichen Funktion von Intellektuellen. So, das ist jetzt ein großer Unterschied zu dem klassischen Verständnis von Intellektuellen. Das klassische Verständnis sagt, Intellektuelle ist der Kopfarbeit macht und Nicht-Intellektuelle ist der Handarbeit macht. Und Gramsci sagt, alle, auch der Handarbeit macht, und er hat dann so ein Beispiel da drin, dass er sozusagen den Fließarbeiter sagt, also auch selbst der Fließarbeiter, der die monotonste Arbeit macht, hat sozusagen, selbst bei dieser Arbeit ist er ein Mensch mit Kultur, ein Mensch mit Intellektualität, er macht sich Gedanken etc. Also selbst der Fließbandarbeiter ist nicht nur Handarbeiter, sondern er ist immer auch intellektueller Mensch. Aber die gesellschaftlichen Verhältnisse sind so, dass, und das ist eine recht radikale Position, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind so, dass sie nicht allen Menschen ermöglicht, ihre Intellektualität auszuleben, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse setzen spezifische Gruppen in die Funktion von Intellektuellen und spezifische Gruppen nicht. Und es gilt zu skandalisieren, es geht nicht darum sozusagen zu sagen, du bist intellektuell, weil du viel Kopfarbeit machst, sondern es geht vielmehr zu skandalisieren, dass Gesellschaft so funktioniert, dass alle Menschen ihre Intellektualität, also dass nicht alle Menschen ihre Intellektualität ausarbeiten können, entwickeln können. Das ist sein Punkt. Es geht nicht darum sozusagen zu gucken, du bist aber ein tolles Genie, sondern zu fragen, warum ist der andere kein tolles Genie? In dem klassischen Sinn. Warum kann der andere seine Intellektualität nicht ausleben? Warum ist er sozusagen in Verhältnissen, die ihm das nicht erlauben? Ja, jetzt kommt doch noch das Zitat, da haben wir gar nicht drin. Also, alle ihre in den Genuss der Verwirklichung ihrer vollständigen intellektuellen Kompetenzen zu gelangen, denn nach Gramsci sind alle Menschen Intellektuelle, aber nicht alle Menschen haben in der Gesellschaft die Funktion von Intellektuellen. Jeder Mensch praktiziert eine Form von intellektueller Tätigkeit, ist stets ein Philosoph, ein Künstler, ein Mensch mit Geschmack, hat Teil an der Weltauffassung. Die demokratische Aufgabe der neuen Intellektuellen besteht also darin, die allgemeine Entwicklung der bislang in Klassenverhältnissen marginalisierten intellektuellen Praxen zu befördern und zu universalisieren. Diesen neuen Typus des Philosophen zeichnet sich vorrangig, dieser neue Typus des Philosophen zeichnet sich vorrangig durch sich nicht vorrangig durch ein herausragendes Bildungsgut aus. Ihm sind auch nicht notwendig spezifische intellektuelle Fertigkeiten und Techniken eigen. Sein besonderer Charakter ist vielmehr durch die transistorische Funktion eines Vermittlers, Übersetzers und Pädagogen bestimmt. Also sozusagen, er hat diese Vermittlungsfunktion, das macht ihn aus. Der bestehende kritische Einsichten vergesellschaftet. Als solches leistet er einen Prozess der demokratischen Vergesellschaftung von Kultur und Lebensweisen, von politischer und ökonomischer Weltsicht. Also von dieser Funktion, diesen Transmissionsriemen, dieses pädagogische Verhältnis, das ihn eigen ist, das bestimmt diesen neuen demokratischen Philosophen oder auch den organischen Intellektuellen. Ausgehend von den Klassenverhältnissen seiner Zeit spricht Gramsci diese demokratische Vergesellschaftungsfunktion den organischen Intellektuellen der Arbeiterklasse zu. Ne? Also das sind sozusagen historisch spezifisch. Heute wäre zu fragen, wer ist diese organische Intellektuelle oder wer kann das sein? Und jede gegenhegemoniale Bewegung ist darauf angewiesen, im Stellungskampf der Klassen so Gramsci, ihre eigenen organischen Intellektuellen hervorzubringen. Die organischen Intellektuellen der Arbeiterklasse sind zunächst aufgefordert, ihrer Klasse Homogenität und das Bewusstsein ihrer eigenen Funktion zu vermitteln, das nicht nur auf dem ökonomischen Feld, sondern auch und gerade auf dem sozialen und kulturellen. So sind es für Gramsci vor allem die organischen Intellektuellen, die führend und organisierend in die Gesellschaft wirken, die pädagogisch handeln. Okay. Jetzt mache ich erstmal Schluss. Ich habe ja ein Beispiel gesagt, für mich ist ein gutes Beispiel eines progressiven organischen Intellektuellen. Es gibt also auch organische Intellektuelle in der herrschenden Klasse, by the way. Aber eines progressiven organischen Intellektuellen ist Markus. Ja, es gibt aber auch andere organische Intellektuelle. Und vielleicht ist das nochmal auch zu erwähnen, sozusagen diese Intellektuellen, was macht den Intellektuellen aus? Es ist eben nicht sozusagen besondere Klugheit. Natürlich ist sozusagen der Hochschulprofessor auch ein Intellektueller und kann auch zum organischen Intellektuellen sein. Aber das ist eben nicht im engeren Sinne. Sondern mit Gramsci könnte man zum Beispiel sagen, dass ganz basal gesprochen, dass wenn ich in meiner WG-Küche sitze und mich mit meinem Mitbewohner unterhalte und er an dem Punkt, wir in unserer Diskussion an den Punkt gelangen, wo er sozusagen so einen Hinweis macht und einfach nochmal was zusammenfasst für mich, was ich total lange eigentlich nicht geschnallt habe, wo ich nicht weitergekommen bin, aber er ab einem bestimmten Punkt plötzlich sagt, sieh das doch mal so und denk doch mal nach, das und das so einzuordnen. In dem Moment ist er für mich zum organischen Intellektuellen geworden. Das war sozusagen so ein kurzer Moment. Und in diese Funktion kommen wir ganz häufig in ganz vielen Situationen, wo viele Dinge, die manchmal für einen noch unklar waren, wo man sozusagen bruchstückhaft so ein Wissen hatte, aber plötzlich einer so eine Funktion kommt, hey, sieh das doch mal so. Und das plötzlich für einen ordnet. Das ist dann organisch intellektueller in dem Moment. Also ne, deswegen würde ich das sagen, es gibt diese ganz basale Ebene von organisch intellektuellen. Der Gewerkschaftsvertreter meinetwegen, oder das muss gar nicht der Gewerkschaftsvertreter sein, irgendwie in der Pause unterhalten sich die Angestellten von Hertie über irgendwas. Da ist dann einer, der sagt, ey, nee, wir müssen das mal auf einer ganz anderen Ebene jetzt sehen. Wir müssen diese Dinge mal so und so sehen. Dann ist er zum organischen Intellektuellen seiner Kollegen geworden. So, das ist, so basal ist es gemeint bei Gramsci mit dem organischen Intellektuellen. Also es ist nicht nur dieser Top-Denker, der kann das auch sein, klar. Und Alex Demirovic ist auch ein organischer Intellektueller für mich, by the way. Aber es sind eben nicht nur diese großen Köpfe. Und nicht nur diese professoralen Köpfe. Gut, jetzt habe ich genug geredet. Sorry, dass ich jetzt so viel gequatscht habe. Ist ein bisschen länger geworden als gedacht.